Alkoholiker mit Drogenvergangenheit? Was mein Kind ist. Und damit willkommen bei den Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Ist dein Herz frei von Furcht zur Eile der Klinge entgegen? Was? Hast du das aus so ein Zuts, die Kunst des Krieges? Ja, auf jeden Fall. Was steht denn heute so an? Ich habe keine Ahnung. Einmal mit Profis. Wir haben viele verschiedene interessante Themen für Sie vorbereitet. Diverse Themen, meinst du? Oh, Entschuldigung. Verdammt. Ja, erstmal Entschuldigung für die technischen Probleme, aber... Keine Ahnung. Dann heute halt ohne Hintergrunddeko wie gestern, aber irgendwie spinnt der Upstream. Aber wir geben uns trotzdem Mühe. Mit dem Programm. Trotz oh mein Gott, Mühe. Hate Speech breitet sich immer mehr aus. Ja, ja, scheinbar. In Artikeln oder wirklich? Ja, das hat ja zu tun mit dieser Sag's mir ins Gesicht Geschichte. Oh, die war wunderbar. Tagesschau diese Woche gemacht hat. Ja. Wo Hate-Preacher und Hate-Speecher eingeladen waren, Anja Reschke mal ins Gesicht zu sagen, was sie sonst nur auf Twitter posten. Ist ein bisschen anders gelaufen wahrscheinlich als geplant, weil so richtig aggressive Leute waren da gar nicht. Nee, ja, dafür haben sich so ein paar Medienkritiker eingeschlichen. Also zum Beispiel der Dorian und auch hier von Fernsehkritik TV, dem YouTube-Kanal. Der hatte wohl dann den Tag später noch mit der Frau Shayani oder wie die hieß, geredet. Das hatte ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Da hat er auch ein Video drüber gemacht, was man sich anschauen kann. Ja. Wie, warte mal, der Dorian, den habe ich gesehen. Wer war der andere gleich nochmal? War das der, der dann auch nochmal kurz über Funk gesprochen hat? Nee, der hat, glaube ich, nicht über Funk gesprochen. Der hatte darüber gesprochen, ob das nicht unfair wäre, dass die ganzen Leute, die Kritik haben an der ARD und so, dass die trotzdem Rundfunkbeitrag bezahlen müssen. Ob man es nicht auch anders machen könnte. Das hat er quasi gesagt. Und sie hat dann gemeint, so, nee, das ist dann aber ein Laden, bei dem ich nicht arbeiten will. Das ist ja dann so wie bei den Privaten. Und dann ist man ja nicht unabhängig und so, so als ob die anderen halt eben unabhängig wären. Also. Boah, echt? Hat sie gesagt? Das ist ja unfassbar. Ja, ja, weil ich hatte diese Woche ganz kurz einen Beitrag zu Hate Speech nochmal auf RTL. Ja, RTL, so das Bild, die Bildzeitung des privaten Fernsehens sozusagen. Ja, und keine Ahnung, also da kam mir das fast schon sofort, dass halt eben die, die sich da privat über Werbung finanzieren, eher das Anrecht hätten auf eine eigene Meinung, als welche, die von den Steuern abhängig werden und von Informationen, die sie aus ihren Kontakten aus der Politik kriegen. Ja. Aber was ich jetzt nochmal direkt zu diesem Sacken ins Gesicht sagen wollte, was ich halt schön fand, war so ein Fazit, ich weiß gar nicht mehr, von wem es kam, aber irgendjemand sagte dann noch so, ja, da hätten ja eigentlich Trolle anrufen sollen, um sich da zu demaskieren, beziehungsweise da zu erklären, warum sie das denn da so machen, aber das waren ja gar keine Trolle, weil die hatten ja alle sachliche Kritik, ja, und deswegen, ja, und weil die sachliche Kritik hatten, könnten es ja gar keine Trolle sein, so, ja. Das fand ich schön, weil es auch entlarvend war. Ne? Weil halt eben der Begriff Troll ja eigentlich nur dazu benutzt wird, um halt auch Leute zu diskreditieren, die durchaus auch mal einen Punkt haben können. Naja. Ja, irgendwie ist es dann eher so dazu gekommen, dass die Journalisten sich das dann mal anhören müssen, was sie denn so falsch machen, anstatt dass sie mit die Hater tatsächlich konfrontieren. Aber ich glaube halt auch nicht, dass jemand, der jetzt keine Ahnung, jetzt irgendwas ganz Böses à la Reschke, du doofe Sau, was weiß ich, dass die dann da ankommen und das dann ins Gesicht sagen. So, ich weiß nicht. Das ist nur ein random Kommentar im Internet. Also, so, ich ja, weiß nicht. Was soll das auch bringen? Also, es war sowieso relativ merkwürdig, aber man kann halt nicht in deren Kopf gucken. Es kann ja sein, dass sie sich wirklich irgendwie denken, so, ja, keine Ahnung, jetzt reden wir mal mit denen oder so, aber im Prinzip, also es war ja bisher sowieso immer nur so eine Alibi-Selbstkritik, die da irgendwie gekommen ist. Da reden wir auch gleich nochmal drüber, wie so ein paar Sachen, zum Beispiel unser geliebtes Tab, das Medienmagazin und so. Aber erstmal wollte ich jetzt hier diesen Beitrag hier das Interview mit einem Konfliktforscher, der hier quasi so als objektive Person hier hingestellt wird und quasi auch irgendwie, also es ist ja dieser Andreas Zick und also Hate Speech gefährdet die Pressefreiheit seiner Meinung nach und er spricht hier quasi die ARD davon frei, dass sie also Kritik nur als Hate Speech brandmarken, sondern das wäre schon richtig Hate Speech. Und was man halt hinterher gemerkt hat, ist, dass also dieser Typ eine Verbindung zur Amadeo-Antonio-Stiftung hat. Also das ist bei weitem kein objektive Person. Ausdrücke wie System- oder Lügenpresse treffen die Journalisten emotional. Haben sie noch nie gehört, könnten sich auch gar nicht vorstellen, dass sie kritisiert werden für ihren Job von Leuten, die da Kritik haben, ne? Oh, so. Wow. Hate Speech von rechtspopulistischen Gruppen organisiert, ey. Ja, die Verschwörung der Rechtspopulisten, weißt, die Dunkeldeutschen, die haben hier eine Verschwörung am Laufen, um die Tagesschau abzumahnen mit bösen Hate Speech-Wörtern. Ja, genau. Das war diese Sache hier, ne? In den Kommentaren auf Facebook behaupten Nutzer immer wieder, Tagesschau würde begründete sachliche Kritik als Hate Speech verunglimpfen. Das habe ich auch schon eure Kommentare geschrieben. Ja, aber ich meine, die Tagesschau. Nicht wie die von Rassisten, ja, genau. Die Tagesschau selbst hat doch kleine Filmchen gezeigt gehabt, ne, während dieser Sag's mir ins Gesicht Sache, in denen sie zum Beispiel so definieren, was die Tagesschau für sich als Hate Speech ansieht. Und da stehen da so Sachen drin wie Unterstellungen, so Dinge wie, ja, so Ausländer willkommen, solange sie sich hier an die Gesetze halten. Das ist für die schon Hate Speech, wenn man sowas sagt. Ja, das war ja also, auch von der AA-Stiftung, den Kram, den sie da hatten. Aber wirklich. Ja, und also so das ist hier schon wieder so nach dem Motto, nee, auf die muss man gar nicht hören, so, das sind alles Rassisten. Wenn eine Gruppe abgewertet und herabgesetzt wird, ja, aber die Leute, die euch kritisieren, das sind alles Rassisten. So die Gruppe kann man ja herabsetzen, wenn man will. Weißt du, das Ding ist ja auch, du musst in der Realität hin und wieder Gruppen abwerten. Wenn du jetzt in Beijing einen Haufen Deutsche hast, die sich in einem Viertel niederlassen und da überall Bierstuben eröffnen und dann nach einer Weile Alkoholleichen immer auf dem Gehweg liegen, die Leute anpöbeln, dann ist es ja dann auch ein Problem. Also weißt du, du musst doch manchmal was Negatives über eine Gruppe sagen. Das ist doch nicht automatisch Hate Speech, nur weil eine Gruppe was verkackt hat. Also, außerdem ist der Schluss, der zu dem Andreas Zick da kommt, dieser Satz da, der letzte in dieser kleinen Infobox zur Person. In seiner jüngsten Studie befragte er knapp 800 Journalisten zum Thema Hate Speech und kam zu dem Ergebnis, dass Hassrede die Pressefreiheit gefährde. Naja, ein anderer Schluss, den man da ziehen könnte, ist, dass die 800 Journalisten schon irgendwie symptomatisch eine ziemlich dünne Haut haben. So. Ja, ich denke, es ist vielmehr so nach dem Motto so, ja, haben Sie das Gefühl, das schränkt Sie ein, wenn Sie kritisiert werden? Ja, habe ich. Ja, okay, ja. Damit wäre es bewiesen. Ja, das ist genau sowas. Aber man kann nicht darauf schließen, dass Hassrede die Pressefreiheit gefährdet. Das ist eher die Unfähigkeit von Leuten, sich über Hassrede hinwegzusetzen und ihren Job zu machen, was die Pressefreiheit gefährdet. Dünnhäutige Journalisten gefährden die Pressefreiheit. Ja. Also. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das Internet so ernst nehmen. Also ich verstehe das gar nicht, wie die Leute auf den Trichter gekommen sind, dass man alle Kommentare im Internet wahnsinnig ernst nehmen muss. Also was in dem Gehirn vor sich geht, wenn man sich denkt, ja, ich muss jeden einzelnen auch negativen Kommentar, den muss ich mir also wirklich zu Herzen nehmen, weil sonst bin ich kein guter Journalist. Also ich... Ja, und nicht nur bei der Tagesschau war das Thema dann natürlich präsent, sondern auch in anderen Medien, wie wenn ich Broadly ein Medium nennen kann. Broadly, und hier, wenn wir genau hingucken, ist das der erste Artikel von unserer Lieblings Journalistendarstellerin Jasmina Banaschuk. Ja, darf ich mal kurz einhaken? Also ich wollte noch mal kurz sagen, so zur Vollständigkeit halber, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Rahmen das ist, aber es ist halt schon so ein bisschen so, also dieses Weiß-Logo rechts oben in der Ecke gibt es zum Beispiel bei unserem Gast von gestern aus seinem Blog auch. Also, und er hat ja auch gute Worte übrig für Frau Banaschuk, das wollte ich noch mal so anmerken. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass da inzwischen jetzt auch noch der Kogel und so, also das Weiß, Deutschland wird so langsam zum Hotbed für diesen ganzen Blödsinn. Ja. Es sind immer dieselben üblichen Verdächtigen, das ist... Und was ist das für ein komisches Bild? Das ist irgendwie... Ja, es geht darum, dass man dieses Image von Trollen, die unter der Brücke leben, ja, da so als Schulpamm darstellt. Die Brücke, aber das sieht überhaupt nicht aus wie ein Troll, das sieht aus wie ein Furry Dragonkin. Lass ihn doch sein, wie er ist, ja. Das sieht aus wie eine Person of Color, also ich finde das schlimm, dass sie sich lustig machen. Person of Trolling, Alter. Mit der Aktion Sag's mir ins Gesicht wollte die Tagesschau für das Thema Hass im Netz sensibilisieren. Es mangelte nur an richtigen Trollen. Wir haben nicht genug Trolle zusammenbekommen. Oh nein. Ach, toll. Wie so ein Zaubertrick, den man nicht geschafft hat, gleich beim ersten Mal richtig zu machen. Und es dann heißt, nein, Moment, wir müssen den nochmal machen. Wir müssen jetzt 10-mal solche Interviews unter der Woche einführen, damit wir ganz genau rausfinden können, dass es Trolle gibt. Ja, diese Leute hier sind nicht verrückt. Die sind nicht total sensibel, was Worte im Internet angeht. Nein, nein, es sind Trolle. Die gibt es. Die sind da draußen. Ja, und vor allem ist ja auch ihre Prämisse halt, Hate Speech ist dann nicht das, was da passiert ist, weil sie hat ja Hate Speech erfahren, sie weiß ja, wie es ist. Ne? Also. Ja, ich habe auch Hate Speech erfahren, na und? Na und? Ach, also auf jeden Fall, du kannst doch gar keinen Hate Speech erfahren. Klare inhaltliche Positionierung ist unglaublich wichtig für die Tagesschau. Nee, was ist dabei? Dabei unüblich für die Tagesschau. Unüblich für die Tagesschau. Ja, ich kann schon so schlecht lesen, dass es so weit weg ist. Ja, das ist unüblich, oder was? Also ich höre euch vor allen Dingen dich, Fräulein Krause, höre ich nur über so einen Kram reden. Das ist bewundernswert, sich den Menschen erreichen, die nur eine diffuse Vorstellung von Hate Speech haben, ja. Auch bekannt als normale Menschen, weil das ist ja auf diffus und es soll ja auf diffus sein. Ja. Wenn man halt alles so konsumieren kann. Das fängt ja damit an, dass wir seit längerer Zeit an dem Thema dran sind und wir immer noch keine klaren Definitionen irgendwie gefunden haben von Hate Speech. Also natürlich ist es diffus, wenn ich etwas nicht klar definieren kann. Also ja. Und sprachlich gesehen verwirrt das Leute ganz einfach, weil wir, wenn wir Worte haben, sie auch irgendwie so zumindest in irgendeinem Rahmen definieren können und klar ausstellen. Natürlich kann man jetzt Hate Speech als rechtswidrige Inhalte darstellen und Verunglimpfung und Beleidigung und üble Nachrede. Das macht man ja auch. Aber man kann es dann auch genauso leicht einfach aufweiten auf alles, was einem nicht gefällt. Spätestens wenn man sagt, Religionskritik ist Hate Speech, geht es schon zu weit. So, das ist ja das Ding. Und ich finde es auch sehr lustig hier in dieser Zwischenüberschrift, Hater und Trolle üben keine konstruktive Kritik. Ja, warum macht denn dann die Frau Banaschuk im realen Leben nicht die Unterscheidung? Die blockt einfach jeden, auch konstruktive Kritik. Also das ist alles total heuchlerisch. Ja, was heißt konstruktiv? Das ist ja auch schon wieder so ein Wort, ne, wo sich die Geister dran schreiben. Was ist aus deren Sicht konstruktiv? Irgendwas, was im Feminismus förderlich ist oder wie? Ja. Das ist höchst subjektiv, ja. Und ich meine, Leute, die auf hohem Niveau trollen, die lassen dich glauben, dass sie da an einem Diskurs interessiert sind. Ich glaub, da kannst du überhaupt nicht mehr. Oder du kommst zumindest nicht so schnell drauf, ja, dass es halt ein Troll ist, von dem du da gerade, mit dem du da gerade sprichst und so, weil es gibt ja auch. Naja, egal, aber die machen halt keinen Unterschied und deswegen kommen die dann zu diesem Schluss. Ja. Und wenn dich dann einer Hate Speech-mäßig angreift, kannst du dir aber Waffen aus dem Online-Shop bestellen, dank Motherboard. Ich finde es auch lustig mit der konstruktiven Kritik. Also ich lese ja hin und wieder so Bücher über Medienkritik und ich habe immer so das Gefühl, dass die sich gefühlt nicht ändern. Also da kommt immer wieder dasselbe zutage. Die werden auch gern mal von den Medien besprochen. Es kommt nicht mal mehr auf den einzelnen Buchtitel an, sondern einfach nur, dass es immer wieder Medienkritik hagelt und auch wirklich gut fundierte Medienkritik von selber Journalisten, von Profis, weißt du, von Leuten, die es gar nicht so lügenpressemäßig böse meinen oder so. Und aber gefühlt sehe ich halt nicht wirklich viel davon, dass irgendwas umgesetzt wird, sondern irgendwie ist das Niveau eher so am Limbo tanzen und sagt so, ich kann noch tiefer gehen, so regelmäßig. Das ist das, was ich so subjektiv wahrnehme aus meiner Sicht. Also, ich weiß nicht. Also, was mich interessiert ist, was war da los beim Pokalfinale mit der Helene Fischer? Ja, also erst noch eine kleine Vorgeschichte. Nach der Sache mit Dorian, also für die Leute, die es nicht gesehen hatten, er hat ja da angerufen und wollte über Funk reden, weil die ja ihn und, also das werden wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, dass es halt diese Einladung da gab und dieses, dass es so hingestellt wurde, als wären das irgendwie die Leute, so die schlimmsten Hater irgendwie von Jäger und Sammler, diesem einen Format da von Funk. Und ja, ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach mal die Chefredakteurin von Zapp an und fragt die, ob die nicht mal sich damit beschäftigen will. Mit dem so hindrehen, als wäre das alles Hass und so. Und ja, ich habe da sogar von ihr zurückgehört. Sie hatte dann irgendwie darauf geantwortet und nur irgendwie dumm gefragt. Sie ist ein bisschen blöd gestellt, meines Erachtens nach, irgendwie, welchen Aspekt ich denn meinen würde. Ich habe das dann nochmal erklärt in einem Tweet, worauf sie sich dann nicht wieder gewählt hat. Und jetzt gab es ja auch wieder eine Folge von Zapp. Und da werden jetzt hier nur die ganz wichtigen Mediensachen so, ne? Die kommen hier drin vor. Nämlich Helene Fischer beim Pokalfinale, was war da los? Ja, was war da los? Das, was da los war, ist, die Fans haben sie ausgepfiffen und das war in der Übertragung nicht zu hören. Und jetzt wird hier knallhart nachgeforscht und zutage gebracht, dass ja die Anstalt, die quasi diese Sachen dreht, die Filme produziert, das ist halt nicht die ARD selber, sondern das ist irgendeine Agentur, die der Deutschen Fußballliga irgendwie angehört. Und die zeichnen das auf und die haben das quasi entschieden und ja. Also das ist unglaublich wichtig, dass wir das wissen auf jeden Fall, weil ich weiß, ich war ja kurz davor, irgendwie die nächste Senderanstalt zu stürmen, weil es mich so gestört hat, dass die Pfiffe ausgeblendet wurden und bla bla bla. Ey, das ist so ein Kram, womit sie sich beschäftigen. Also ich finde das total böse von den Fußballfans, dass die so misogynin sind und Helene Fischer ausbuhen. Das ist der pure Frauenhass, der aus ihnen rausspricht. Und toxische Maskulinität wird ja sowieso beim Fußball immer hochgefeiert. Und ich finde es eine sehr wichtige, investigative, journalistische Aufgabe, dem nachzugehen, warum man die Bubpfeife rausgeschnitten hat, damit es nicht so scheiße aussieht im Fernsehen. Also, aber du machst dich jetzt drüber lustig, aber zum Beispiel hier die Dame, die wir eben hatten, die Frau Banaschuk, hat auch getwittert, das sei schreckliche Misogynie gewesen und das sei nur, weil sie eine Frau ist und bla bla bla bla bla. Also, ja. Das ist durchaus gebracht worden, das Argument. Das ist eigentlich das, was mich am meisten schockt, dass Leute wirklich bei so einem offensichtlichen Bullshit halt auch noch draufspringen und ihren Scheiß da. Weil es ist ja völlig klar, dass da auch keine Ahnung, wer hätte stehen können. Der David Hasselhoff oder sonst wer. Und der wäre genauso ausgepfiffen worden, weil es ging den Leuten ja eigentlich nicht um das Gesicht, das da steht, sondern darum, dass sie keinen Bock haben, dass das so Super Bowl-mäßig aufgeblasen wird. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass der Konstantin Schreiber sich das angeguckt hat. Der spricht Arabisch. Ich fand das auch sehr lustig, dass sie dann gesagt haben, ja, die Kommentatoren hätten das nicht thematisiert, weil sie hätten ja Kopfhörer aufgehabt. Ja. Ah. Ich meine, die Pfiffe am Ende hat man ja sogar gehört, wenn man ganz normal den Fernsehton hatte, weil irgendwann müssen sie das ja wieder hochziehen, wenn der Rest weitergeht. Und da hat man die Pfiffe am Ende ja gehört, und zwar richtig deutlich. Die haben auch die Moderatoren gehört, ja, meiner Meinung nach. Ja, so oder so ist es meistens noch aber auch vollkommen egal. Also ob die da jetzt drüber reden, dass da gepfiffen wird oder nicht. Und ob da jetzt irgend so eine Bullshit-Halbzeitshow ist. Also beim Football gucke ich mir das auch selten an, irgendwie. Aber beim Football, ich meine, es gibt da zum Beispiel dieses Ding, wo Prince auf dem Super Bowl gespielt hat. Das war der Hammer, da wäre ich allein für das Konzert zu einem Spiel gegangen und hätte mir den langweiligen Scheiß da nebenan. Ja, letztes Jahr haben auch Ali Udlo und alle möglichen Leute erzählt, sie würden das jetzt gucken, weil Lady Gaga da irgendwie auftritt. Ist mir auch ja, egal. Kann jeder machen, wie er möchte. Für mich ist das Beiwerk so. Es interessiert mich einfach nicht weiter. Aber ich würde das auch jetzt keinem absprechen irgendwie. Es geht ja jetzt hauptsächlich darum, dass das wieder so ein Ding ist, wo sie sich denken, so, ja, sofort, da müssen wir unbedingt drüber reden. So, wir werden irgendwie kritisiert. Da müssen wir jetzt drauf eingehen. Aber auf, ja, hier ihr komisches Jugendprogramm stellt mich hier irgendwie als Hasser hin, obwohl ich inhaltliche Kritik habe und es gab einen offenen Brief und dann wirst du hier, kann ich nichts zu sagen, wirst abgewiegt und das Medienmagazin von dem Laden sagt dann einfach nur so, ja, nee, was, worauf soll man da jetzt eingehen hier, wir haben zu tun, wir müssen uns um Pfiffe kümmern. Ja, es ist halt schon eine einfach traurig. Also jeder Fremde könnte theoretisch beteiligt sein. Ich mag so Überschriften, in denen man fordert, bitte sei paranoid. Du musst alle verdächtigen, ja, denn die sind hinter dir her. Und du darfst nicht zum Zahnarzt gehen. Er tut dir einen Sender in den Zahn einpflanzen. Und du musst die Leute in der U-Bahn anschreien und sagen, bist du ein Patriarchator? Weißt du, keine Ahnung. Paranoia in den News, ja. Tagesschau. Du dummer, postmoderner Dünnschiss, der rausgesabbert wird, wo man sich einfach nur fragen kann, warum? Sie haben auch eine Expertin gefunden in diesem Fall, nämlich die Original Männertränen sind mein Gummibärensaft, Rücktrittsforderungen an den Querbeauftragten, Gessner Streck, keine geringere. Und ich würde sagen, ehe wir uns das durchlesen, schauen wir uns lieber das Video an, oder? Ja. Warte kurz, aber was mich gerade sehr zum Schmunzeln gebracht hat, ist der erste Satz da. Jasna Strick war eine Frau. Sie ist keine Frau mehr. Sie war eine Frau und sie hat getwittert. Ja, hier. Nee, eine der Frauen. Ach, verdammt. Mist, mein Witz ist zersprungen. Zerfallen. Dreckspack, ja, linke Öko-Fotze, Stück Scheiße. Ja, du wolltest was sagen? Jetzt bin ich emotional verkrüppelt. Nee, ich wollte nur sagen, dass die Yasser da halt auch nur ein Interview machen durfte, weil sie halt auch die richtigen Leute kennt. Also gerade, wir hatten ja schon die Frau Krause von der Tagesschau. Und die Frau Krause und die Frau Strick sind gute Freundinnen und ich habe so ein bisschen den Disclaimer im Interview vermisst. Aber gut. Ja. Ja, ich fand das so interessant bei dem Broadly-Ding, ne, dass die Wanderstuck da auch so quasi nochmal schreibt, was die für einen Job hat und so einfach ganz, ganz distanziert, so als ob die sich nicht ständig irgendwo bei Twitter irgendwie unterhalten würden oder irgend so ein Kram, ne, so. Als ob man über jemanden reden würde, wo einem einer gesagt hat, so, ja, sprich mal mit dem, der kennt sich aus, so, ne. So ganz distanziert irgendwie. Beispiele für Hass im Netz. Fast normal geworden. Oft trifft der Hass Privatpersonen, Frauen wie Sie. Jasna Strick, Autorin? Ehemaliges Parteimitglied bei den Piraten. Also ich würde mal sagen, nicht so ganz Privatpersonen wie jetzt so stinknormale Leute. Und ich weiß nicht mehr genau, aber sie hat auf jeden Fall in der Jugendorganisation, glaube ich, auch irgendwie einen Posten inne. Aber jetzt ist es hier Autorin, Bloggerin, ja. Bloggerin, Mitinitiatorin des Hashtags Aufschrei. Weil sie sich feministisch äußert. Ja, genau. Nur aus diesem Grund. Und sie ist auf jeden Fall keine Person des öffentlichen Lebens, nie gewesen. Ne? Ja, gerade als Autor sucht man keine Öffentlichkeit. Und das intensiviert sich, wenn man dann auch noch bloggt. Weil dann will man nämlich gar keine Öffentlichkeit haben. Wenn man regelmäßig Texte veröffentlicht, wünscht man sich, dass die nicht gelesen werden. Das ist der Grund, warum man das nämlich macht. Also. Ja, du klingst schon ganz schön ungefickt. Ich meine, die Tagesschau ist aber auch ein ziemliches so Indie-Blog, ne? Das so, so. Ich meine, wenn das Ziel von einem selbst ist, so wenig ins Rampenlicht wie möglich zu kommen, dann bei der Tagesschau da sich ein Video über sich machen lassen. Das ist ja die Quadratur des Kreises, an der die Feministinnen immer wieder scheitern. Wenn ich Kacke irgendwie in die Öffentlichkeit schaufle, kriege ich Kommentare dazu. Und wie kann ich das abstellen, damit ich einfach nur unwidersprochen meinen Blödsinn loswerden kann? Ja. Wortwörtlich. Bekommt sie seit 4 Jahren Hasskommentare, meist von Männern. Wenn man es ganz hart sagen will, geht es meistens um die Fickbarkeit. Also es ist ganz viel so, wie du aussiehst oder die Dinge, die du sagst, so will dich ja auch keiner. Was mehrere Hasswellen bei Jasna ausgelöst haben, Nervenzusammenbrüche, Albträume und mehr. Und mehr. Und woher weiß sie so genau, dass die Albträume zum Beispiel, das ist völlig lächerlich. Das ist so lächerlich. Albträume, ja, das ist in der Tat vollkommen lächerlich. Albträume. Also ich habe manchmal Albträume, aber ich kann hinterher nicht sagen, dass die von dem und dem und dem ausgelöst worden sind. Hör mal, wenn die ja, Albträume hat, dann sind Worte, die ihr anonyme Leute im Internet sagen, zu ihrem eigenen Quatsch, den sie macht, ja, das kleinste Problem, was sie da hat im Leben. So, man sollte sich eher darauf konzentrieren, dass ja so was wirklich tief drin psychologisch ist. Also sie hat nur Albträume, weil sie Feministin ist. Das kann jemand, glaube ich, auch so sagen. Genauso wie die Hasskommentare nur deswegen sind glaube ich, die Albträume auch nur deswegen. Also ich würde ihr vorschlagen, dass wenn sie Albträume und so Kram bekommt, dass sie zum Arzt gehen muss, wenn sie Kommentare in der Öffentlichkeit erhält, dann sollte sie vielleicht einfach die Öffentlichkeit meiden und bitte inkognito gehen und sich einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen. Weil wenn du so dünnhäutig bist, dass ein paar negative Kommentare dich zum Arzt gehen lassen, ja, dann hast du halt in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Vor allem, wie schlimm muss denn das gewesen sein, wenn sie sich, wie gesagt, zu der Tagesschau da sich bereit erklärt, so ein Filmchen über sich drehen zu lassen? Das ist so, oh nein, ich habe so Angst, schaut zu, wie ich Angst vor der Öffentlichkeit habe. Das werden alle Leute respektieren. Und wenn man den Leuten sagt, was einen ärgert, dann wird das auf gar keinen Fall irgendjemand ausnutzen. Ja, du hast einfach mit jedem Exposure zur Öffentlichkeit, mit jeder gesteigerten Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du negative Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Ergo, einfach weniger Öffentlichkeit suchen, weniger negative Kommentare bekommen. Relativ einfach. Normalerweise, ja. Ja, also auf jeden Fall nochmal. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, also das größte, dickste Ding mit ihr war quasi diese Sache, wo sie damals als einer von den jungen Piraten an Ali Utlu, der damals auch bei der Piratenpartei war, diesen Brief da geschrieben hat, die Rücktrittsforderung an den Querbeauftragten. Also Ali Utlu war damals bei der Piratenpartei zuständig für diesen ganzen LGBT-Kram, also der Sprecher dafür. Und sie und die anderen haben sich quasi darüber beschwert, dass er halt nicht feministisch genug ist und die People of Color und diesen ganzen Regenbogenkram quasi nicht ausreichend vertritt, weil er nur ein Schwuler ist. Und deswegen kann er das ja nicht. Und deswegen sollte er einfach zurücktreten und einsehen, dass er das nicht irgendwie vertreten kann und so weiter und so fort. Und das war so einer der ersten Momente. Also ich war ja damals auch in der Piratenpartei, wo ich halt gemerkt habe, so, ey, ihr habt ja den Verstand verloren, ihr Idioten. Ja, und zu der Clique hat sie halt gehört. Herabwürdigende Kommentare und Beleidigungen treffen auch hier ein, am Social Media Desk der Tagesschau. Ach ja, und außerdem, Ali hat das damals veröffentlicht und sie hat sich dann darüber beschwert, dass er das veröffentlicht hat. Wow. Ja. Insgesamt liest das Team 12.000 Kommentare am Tag. Ermahnt, löscht und sperrt bei Hetze und Beleidigungen. Kann einfach so nicht weitergehen. Wir können sich gegenseitig permanent härteste Sachen an den Kopf werfen. Ich finde das irgendwie keine Art des Zusammennehmens. Ich glaube auch, das ist keine gute Entwicklung für eine Gesellschaft. Die Dinge, die natürlich so direkt ins Persönliche gehen, die greifen an und die hinterlassen auch Spuren. Und so verändert sich. Interessant, was die Reschke da gerade gesagt hat, ne? Gegenseitig die härtesten Sachen an den Kopf schmeißen. Aber im Rest vom Beitrag klingt es eher so, als würden das nur die Männer machen. Aber wenn es doch stimmt, oh mein Gott, diese Beiträge zu Hate Speech und dazu der Verrohung der Gesellschaft, das klingt so, als wären sie so Moralapostel, ja, und es heißen würde hier, denk doch mal an die Kinder, denk doch mal an die Frauen, denk doch mal an die Gesellschaft, Ja, aber wenn man wirklich über die Gesellschaft mal nachdenken will, sollte man eher Angst haben vor so Gesetzen, die eben Meinungsfreiheit einschränken. Ja, ja, und vor allen Dingen der angebliche Hass hat jetzt ihren Blick auf die Mitmenschen geändert. Ja, der hat das gemacht, aber nicht ihre komische Ideologie, dass die alle böse sind und so und das Patriarchat und toxische Maskulinität und diesen ganzen Dreck. Ich meine, sie wird ja regelrecht dazu vom Staat ja gezwungen, diesen Hass zu sehen. Das ist ja nicht ihre eigene Entscheidung gewesen, sich mit Informationen zu beschäftigen. Ja, sie ist eine von den Leuten, die das aber auch vorantreiben. Ne? Also, sie haben vorhin schon gemeint, dass sie eine der Aufschrei-Initiatoren gewesen ist. Also, ich übersetze das mal. Sie hat vor ihrem Handy oder so gesessen und irgendwas da reingetwittert, wo Aufschrei mit drin stand. Und hinterher hat sie sich dafür einen Grimme-Preis abholen dürfen mit Frau Witzorek zusammen. Wow. Da finde ich so inspirierend, selbstständig sich ein Hashtag ausdenken und dann noch die richtigen Tasten auf dem Handy treffen, um das loszutwittern. Ja, und vor allen Dingen finde ich auch lustig, ne? Das fällt mir bei sowas auch mal auf. So, ne? Theoretisch könnten die auch jedes Mal einen Beitrag über uns machen und schreiben, so sind die GEMA-Geld-Initiatoren. Ne? Ja, wo ist mein Grimme-Preis, Alter? Wo ist mein Grimme-Preis? Ja. Ihr Blick auf die Mitmenschen. Die Erfahrungen mit den Hatern machen sie vorsichtig. Auch skeptisch gegenüber Menschen, denen sie im Alltag begegnet. Ich weiß natürlich nicht, was die eigentlich in ihrem zweiten Leben so tun. Also ich weiß nicht, wenn ich einkaufen gehe, ob die Person, die mich abkassiert, nicht eine ist, die gleichzeitig mir gerade Vergewaltigungsdrohungen auf Twitter schreibt. Gerade, an dem Zeitpunkt, wo du dich für das geheime Leben deiner Mitmenschen interessierst, dann brauchst du Neuroleptika, damit die Wahnvorstellungen aufhören. Weil das ist dann schon Kuckuckland, wo du einfach dann tatsächlich den Doktor aufsuchen solltest, aber nicht, um dich auszuholen, sondern um Medikamente gegen Wahnvorstellungen zu bekommen. Aber ich habe ja keine Ahnung, ob der Arzt, der mir das verschreibt, ja, da vielleicht auf Twitter, ja, dann mir Hate Speech schreibt, ja. Frau Stück, einen kurzen Moment, Ihr Rezept kommt gleich, ich muss hier nur kurz auf eine Nachricht antworten. Hey, du fette Fotze, halt die Fresse. Der Krall war eh fucking Bum-Bum in der Klinik, ja, guck's dir mal an, ich mach gleich Foto. Nein, was? Oh Mann. Ihre Überzeugung aufgeben ist für Jasna keine Option. Ja, nee, genauso. Das ist wohl wahr. Warum sollte man aufgeben? Es will ja auch keiner, aber sie muss halt lernen, mit dem Gegenwind irgendwie zurechtzukommen. Ja, vor allem die Überzeugung, sie ist ja von diesem Verfolgungswahnkram, ist sie überzeugt vor allen Dingen. Ja, und also das ist... Sie raus aus Social Media. Auch wenn das bedeutet, sich erstmal weiter mit einer fehlenden Diskussionskultur im Netz auseinandersetzen zu müssen. Ach, fehlende Diskussionskultur, ja. Das ist der Grund, Rainer Schauder, warum ich sauer werde, wenn ich so eine Scheiße höre. Weil das vorgeschobener Blödsinn ist. Die Diskussionskultur, dem, der bereit ist, sich mit den Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen oder der den Block-Button drückt? Ja, vor allem für die Clique heißt es doch eigentlich nur, wir haben nicht genügend Leute, die wir ideologisch indoktrinieren können und deswegen stimmt was mit der Diskussionskultur nicht. Wir haben eigenständig denkende Menschen, die uns was entgegenhalten und deswegen ist der Diskurs vergiftet. Wir brauchen mehr wahre Gläubige an unserem utopischen Gesellschaftsziel und wir können das nicht erreichen, wenn wir uns nicht als Opfer inszenieren und paranoide Wahnvorstellungen entwickeln, dass alle hinter uns her sind, die nicht auch unseren Speechcode tragen und richtig gendern. Das ist halt, keine Ahnung, mir macht es Angst, dass sowas in der Tagesschau rumläuft. Und dass die Tagesschau sich denkt, das ist eine gute Idee über Ideologen, die so weit den Arsch offen haben, dass sie paranoid werden, darüber Beiträge zu machen und die dann auch noch als Opfer zu inszenieren. Fragwürdig. Ja, denen zu sagen, so ja, wir glauben dir das aufs Wort und lass dich mal schön, wir basteln dir noch eine Fantasie dazu. Eine richtige. So. Wir filmen jetzt hier mal irgendwelche Typen mit einer Brille irgendwie so halb da durch ein Dings. damit wir deinen Albtraum hier mal irgendwie auf Video festgehalten haben. So. Ja, das meinte ich ja auch bei dem gestrigen Stream mit René, als ich meinte, dass es so auch um die Vermarktung halt geht, ne? Weil wenn, ich meine, so wenn jemand ein Problem hat, das zu filmen, lässt sich besser und einfacher an den Mann bringen und vermarkten, ja, als wenn jemand hinkommt und sagt, nee, ich habe eigentlich kein Problem damit, ich überlebe mein Leben ganz gut, ich habe gelernt, damit umzugehen, mir geht's gut, danke sehr, ja. So, das ist ja das Lächerliche dran, ja. Ach, Mann, das ist so traurig, Alter. Ich will doch einfach nur, dass alle Leute selbstständig Reaktionen. Sind. Teil von Kommunikation im echten Leben. Online fehlt das. Was passiert, wenn man im Netz eine Plattform schafft, sich Dinge ins Gesicht zu sagen? Wir starten ein Experiment. Tja, so alleine vor dem Computer lassen sich solche Beleidigungen wahrscheinlich leicht raushauen. Ich würde das gerne mal von Ihnen hören, die Sie solche Kommentare schreiben. Ihnen möchte ich mich stellen. Wir bauen eine Bühne für ein Live-Event auf, wollen per Videochat mit Usern in Kontakt treten, sind gespannt, ob sie den ARD-Journalisten harte Meinungen auch ins Gesicht sagen. Ich will wissen, warum Leute so hoch emotional reagieren. Es ist natürlich interessant, jemanden zu sehen, ob er sich traut, mir ins Gesicht zu sagen. Ja, ich glaube, der Rest ist nicht mehr so wichtig, ne? Aber dieses Setup halt eben schon alleine, das reicht ja schon wieder. Also. Ich finde es gut, dass die Tagesschau da was unternimmt gegen diese sogenannte Hassrede. Vor allem im richtigen Leben können sich die Leute ins Gesicht schauen. Ja, und im richtigen Leben können die Leute auch noch was Schlimmeres machen, als nur was Böses sagen. Im richtigen Leben. Im richtigen Leben werden können die sich auch auf die Schnauze hauen. Ja, genau. Im richtigen Leben das würden die Leute machen. Hauen. Offline gehen und Leute schlagen? Nein, das ist nein. Nee. Aber die sind ja schon. Da kann man sich auch niemals ein Kleinlaster bei Herz mieten und dann losfahren und Leute auf einer Brücke umfahren und dann aussteigen und noch ein paar Leute abstechen. Das würde neben wahrnehmen, würde das keiner machen. Aber das hat mit dem Internet nichts zu tun. Mach das mal verbal. Das hat alles was mit Videospielen zu tun. Das tut zu Gewalt aufrufen. Verbaler und echter. Das ist nur, weil die London-Brücke eine Frau ist. Genau. Ja. Ja, aber gestern hatten wir einen Kommentator, der einen echt guten Kommentar geschrieben hat. Der erste Mensch, der seinem Gegner eine Beleidigung statt einem Stein entgegenwarf, legte den Grundstein für die Zivilisation. Ja. Das kann ich genauso unterschreiben. Ich finde es gut, vulgär zu sein. Ich finde es gut, Dampf abzulassen, verbal. Und dann aber halt die Leute in Ruhe zu lassen und keine Journalisten körperlich anzugehen, sondern halt einfach mal einen Assi-Kommentar hinterlassen. Who cares? Aber halt die Sachen aus dem echten Leben rauslassen. Ich finde, das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Apropos diese hier, sag's mir ins Gesicht Aktion und Dampf ablassen, ja, bei dem letzten Interview, bei dem dritten Interview, ja, von diesem sag's mir ins Gesicht, der letzte Anrufer hat in seinem gesamten Gespräch wirklich sehr gute Argumente gebracht, die eben gegen diese gesamte Idee von hier sag's mir ins Gesicht und Hate Speech ist Beleidigung und solche Dinge, ja, argumentiert und sagt, ja, Menschen tun das nicht, weil sie böse sind, sie wollen einfach nur Dampf ablassen, ja, und da sollte man auch sich selbst, wenn man schon so eine Arbeit hat, ja, einfach mal jeder im Land ein bisschen so dickere Haut schaffen, ja, ein bisschen selbstsicherer sein und wenn man mal einen Fehler macht, dann das auch einsehen, ja, und sich nicht auf so eine Form beziehen, ja. Ach, natürlich wurde er dann abgewinkt und abgelächelt und so, und es ist kindisch. Ja, jedenfalls Frau Brodnik wird ja unseren Zuschauern auch ziemlich bekannt sein. Wir haben ja ihren Republika-Beitrag ausgiebig behandelt, von der ersten bis zur letzten. Und die durfte sich ja auch bei der Tagesschau profilieren mit dem Thema. Also innerhalb einer Woche Zick, Brodnik und Strick. Also Rommelfeuer sozusagen. Ja, wird hier nochmal wieder. Hier steht plötzlich Quelle Ingrid Brodnik drunter und mich, ach so, wie helfen bei Hate Speech. Das andere, was ist Hate Speech? Das war das Ding von der AA-Stiftung. Ja, hier geht es jetzt um wie helfen bei Hate Speech. Wollen wir das auch nochmal gucken? Ja, guck mal rein. Haben wir den nicht schon mal angeguckt? Nee, das ist wir helfen. Ah. Wir helfen. Offene Hilfe anbieten. Ja, das dringend. Super, ne? So, jetzt lernt ihr es endlich mal hier, Service-Charakter bei den Weltraumaffen. Hier, ein bisschen White Knighten, tu es. Das wird den Trollen aber echt verhageln. Ey. Da kriegen die Trolle aber echt Tränen in den Augen. Ja. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau, 5 Meter Abstand. Flüchtlinge sind kriminell. Das ist jetzt ein falscher Fakt, oder was? Das ist eigentlich schon, das ist schon eine Tautologie eigentlich. Das ist eigentlich in sich schon mal wahr. Das ist einfach so rein von der Formallogik. Ja, schon. Aber natürlich Nazi. Ja. Ja, weil Menschen sind kriminell, Flüchtlinge sind Menschen, Flüchtlinge sind demnach auch kriminell. Ja. Also. Guck mal hier, Polizei.de. Stimmt nicht, guck mal hier, Google.de. Ja, genau. www.internet.com. War es nicht auch die Polizei, die diesen Kriminalitätsstatistikbericht rausgebracht hat, wo genau das drin stand, dass irgendwie... Naja. Also krimineller als es der Anteil in der Bevölkerung eigentlich. Hm. Aber die hatten doch da noch so einen Political Correct Schlüssel, mit dem man dann sagen kann, dass sie natürlich alle friedliebend sind. Aber dass, wenn man halt die Zahlen selber in dem Bericht anguckt, man halt zu anderen Ergebnissen kommt. Also so. Ja, das ist Friedenshass bei denen. Ja, genau. Nur bei der Westen ist schuld. Unsere Frauen sind bedroht. Ja, das ist auch so ein formallogisches Ding eigentlich. Alle Menschen sind jeden Tag bedroht. Wenn man die Straße überquert, kann man überfahren werden und nicht nur von jemandem, der es möchte. Ich werde von Autos unterdrückt. Ich lebe in einem Autoriarat. Was? Ja, das muss doch mal Frau Strick hier schicken. Ich stimme dir nicht zu. Ich bin auch bedroht, anderer ja. Meinung. Genau. Die Rassistischen, das sind immer die roten Leute, die böse sind, und die grünen Leute geben dann gute Kommentare dazu ab. Das finde ich schon komisch. Ist es die Welt gerettet? Ist es diese grüne Eingreiftruppe, von der wir auch schon neulich gehört haben? Das sind die 3000 Freiwilligen, die Netzbrände löschen. Mit Liebeskommentaren und Herzsmilies. Ja, deine SPD ist pro Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Damit Facebook, Twitter und Co. wieder frei von Hass und Netz.de, no hate speech. Ja, SPD und AfD sind da sogar dafür, oder was? Wenn das Internet wieder so wird, deutsche Kleinstadt, ja, das hätte er gerne. Wenn man sagt, wir hätten gerne unsere Kleinstädte wieder so, dann ist man Nazi, aber wenn man das Internet so haben will, dann... Ja, dann ist man, vor allem das Internet war noch nie eine Blümchenwiese, ne? Davon mal abgesehen. Ja. Oh, klingst du gut, Mond. Du klingst so gut. Ja, ich weiß. Ich habe hier ein paar Sachen umgestellt. ja, aber das ist jetzt nicht, das ist keine offizielle SPD-Seite. Das ist hier von dem, wie heißt der, Ude? Wie heißt der? Björn Ude, glaube ich. Also das ist keine offizielle Seite. Keine Ahnung, der ist zwar SPD-Mitglied, aber keine Ahnung, warum er das jetzt hier so macht. Auf jeden Fall, hier im Hintergrund steht deine SPD-Partei zum Mitmachen für jedermann. Aber nicht, ja, deswegen hat mich der Account auch schon geblockt, auch schon, also ich wollte mir genau diesen, den hat jemand hier in die Twitter-Gruppe gepostet, ich habe draufgeklickt und war gesperrt und musste erstmal Umwege nehmen. Aber ich finde es lustig, wenn man unten bei den Likes guckt, da sind einige ironische Likes dabei, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, da kenne ich auch ein paar Leute von. Ja, der Bundesrat. Und, ja. Das ist so Schwachsinn, ey. Soll dann jetzt so eine Clearingstelle geben? Also das ist quasi dann der Punkt, wo man sich dann beschweren können soll, wenn das zu Unrecht gelöscht wurde. Dann soll kann man zur Clearingstelle geben. Kann man einfach mit der Löschung nicht mal anfangen? Ich meine... Das ist so, wir brauchen nicht nur ein Gesetz, das Löschung einfacher macht und streamlined, sondern auch noch die Möglichkeit, dass Leute sagen, dass ihnen etwas nicht gefällt, wenn sie gelöscht werden. Ich meine, das ist so schwachsinnig. Das ist alles so schwachsinnig. Ja, und halt, das ist ja, ne? Also die Möglichkeit der anonymen und pseudonymen Meinungsäußerung, die hat faktisch abgeschafft. Okay, aber was wird mir denn da als Alternative geboten? Ich meine, irgendwohin muss ich ja mit dem Hass, den ich auf die Welt habe, hin. Wohin muss das dann? In Alkohol rein oder in Drogen oder keine Ahnung was? Wohin? Frag doch einfach deine Freundin. Ach so. Ach so. Ach so. Kein Hasskommentar im Internet, bitte. Ach so. So ein richtiger Feminist. Alter, ich hasse Hasskommentare. Zählt das auch zu Hass? Weiß ich nicht. Ach Mann. Naja. Ja, diverse andere Leute schreiben mir auch was dagegen. So aus einer fundamentalischen Opposition. Soll es denen ja wieder mal geben. Das sind damals aus Osnabrück von der FDP. Ja, also. Und, ja, da ging es ja um diese Verlagsgeschichte. Ja, das ist ja typisch FDP, eigentlich so ein bisschen auf der Seite der Unternehmer, in dem Fall der Verleger. Ja. Im Überwachungsministerium hier war, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also sie möchte, dass das Justizministerium umbenannt wird in Überwachung und Meinung, weil da, also das verstehe ich schon, weil darum kümmert er sich ja im Endeffekt nur. Heiko. Ja, auch mit dem Leistungsrecht, was er machen möchte. Und der Heiko, der verschlimmbessert ja da einen Haufen Gesetze. Also, wo man sich auch echt fragen kann, was er da überhaupt macht. Er hat ja scheinbar als Minister auch eine der höchsten Gesetzeinbringungsquoten überhaupt so. Also, wo er einfach nur von irgendwelchen Verbänden Sachen reinreicht und sagt, machen wir das mal als Gesetz. Aha. Das trifft richtig gut. Ohne Sinn und Verstand, einfach nur hier kommen, da, zack. Ich meine, das Netzdurchsetzungsgesetz ist ja auch so, dass es schon in seiner Urform fassungsrechtlich bedenklich ist und jetzt dann Verbesserungen kommen sollen, die dann noch eher dazu geeignet sind, dann verfassungsrechtlich nicht durchzukommen. Wo man sich dann einfach so denkt, so, du wirst schnell ein Gesetz durchpauken, was Laien bereits erkennen können, was nicht durchboxbar ist. Und dann bist du irgendwie der kleine Heiko, der Schattenboxer, der irgendwelche Sachen vorschlägt und sich ganz toll fühlt. Also, ich, keine Ahnung, es ist lächerlich. Also. Ja, ich habe ja auch noch ein bisschen Kritik an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dieses Mal aus dem Hessischen Landtag. Herr Maas peitscht ein verfassungswidriges Gesetz durch Parlament und Bundesrat, das massiv in die Meinungsfreiheit eingreift, denn dieses Netzdurchsetzungsgesetz, es ist nichts anderes als die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen. Die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie gegebenenfalls geschmacklos, aber im Rahmen der Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie schon die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet, ob sie Beleidigung, Verleumdung oder gar Volksverhetzung ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht privaten überantwortet werden. Das ist Sache des Rechtsstaates. Hierzu sind Polizei und Justiz berufen. Und ja, das ist schwieriger geworden, weil sich im Netz vieles ganz schnell verbreitet. Aber dann muss man Polizei und Justiz so ausstatten, dass sie das leisten können. Und es sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim NetzGG eben nur Verdachtsfälle. Wir haben nach den jetzigen vorgeschlagenen Regelungen ein Verfahren, das, wenn Sie die Fälle hochrechnen, Herr Kollege Schmidt, ganze 8 Sekunden für die Entscheidung zur Verfügung stehen, ob gelöscht wird oder nicht. 8 Sekunden. Herr Kollege Schmidt, wie hätten Sie denn im Fall Böhmermann agiert, wenn Sie 8 Sekunden hätten, um dazu entscheiden, ob das noch geschützte Kunstfreiheit ist oder ob das gelöscht gehört? Ja. Ja. Finde ich erstmal nicht schlecht, aber Damit wirst du ja das Problem nicht los, dass überall noch nach Hate Speech gesucht wird, nach Hasskommentaren und auch, wenn die Polizei das dann macht, anstatt der Mars und seine, ja, seine NGOs und so, ja, dann ändert sich ja nichts. Das ist auch, der Punkt, über den ich auch gestolpert bin da dran natürlich. Also ich meine, sie sagt ja am Schluss selber, dass es eigentlich nicht zu schaffen ist. Und ob jetzt der Private 8 Sekunden Zeit hat oder ein Richter 8 Sekunden Zeit hat, ja, wo ist das Unterschied? Ne? Also das ist schon wahr. Also das hat halt nicht diesen Chilling-Effekt, dass du hast nicht mehr jemanden, der Angst hat, dass er irgendwie mehrere Millionen Konzernstrafe zahlen muss und deshalb voreilig weglöscht, sondern du hast dann wirklich nur noch den Rechtsrahmen. Ja? Also da muss es auch eine Beleidigung sein, Verleumdung oder Volksverhetzung, und dann kannst du nicht mehr einfach unliebige Leute. Ja, aber das kann man ja wieder so einfach auch halt nicht sagen. Ne? Also das Beispiel mit Böhmermann ist ja auch so ein Ding. Das wurde ja auch nicht innerhalb von 8 Minuten entschieden. 8 Sekunden. Auch von einem richtigen, ja, oder 8 Sekunden. Auch von einem richtigen Richter nicht. Ne? Also, nee, natürlich nicht. Das geht ja auch gar nicht. Also deswegen sollten wir vielleicht auch nur jene Sachen verfolgen, die jemand meldet, der auch persönlich betroffen ist. Und nicht, wenn dann irgendwie 100 Leute irgendwie einen Tweet an Frau Strick melden, weil die Frau Strick ganz doll mögen und die den aber vielleicht gar nicht gelesen hat. Ja, aber was ich halt eigentlich eher meine, ist, man müsste generell mal diese ganzen Sachen alle auf den Prüfstand stellen. Also was davon überhaupt noch notwendig ist. Weil wir haben ja wirklich einen riesen Katalog und da sind noch nicht mal alle erwähnt. Also ich sage nur sowas wie Verunglimpfung des Andenkens von Verstorbenen ist in Deutschland strafbar. Ne? Oder halt eben diese Verunglimpfung von Weltanschauungsgemeinschaften, von Weltanschauungen und so weiter. Ne? Also, dass man da einfach mal ausmistet, anstatt sich um sowas zu kümmern. Dass man einfach sagt so, also mein Herangehenspunkt ist ja immer noch, weil die sich auch immer darüber beschweren, dass bei Facebook andere Standards gelten. Ja, also normalerweise, wenn andere Standards gelten, das habe ich ja auch schon häufiger gesagt, dann wollen die Leute sich immer an einen Tisch setzen, irgendwelche Abkommen abschließen und so. Aber irgendwie beim Thema Meinungsfreiheit, da wird immer so getan, als gäbe es nur diesen deutschen Weg und als wäre das komplett unmöglich, dagegen irgendwas zu haben oder das nicht gut zu finden. Ja. Oder da irgendwie gegen zu reden. Ja, vor allem, wir haben ja in Deutschland, wir haben einfach aus der Nachkriegszeit eine Öffentlichkeit, die einfach präskriptiv von oben nach unten geprägt ist, von wegen so und so weit ist der Rahmen, in den du dich äußern darfst, und alles andere musst du drauf aufpassen, ob du denn das mit der Meinungsfreiheit ordentlich machst. Und ich finde, dass es irgendwann mal Zeit wäre, dass wir uns einer ordentlichen Demokratie annähern, wo wir dann eine Meinungsfreiheit haben, die eher an den Rahmen der USA angelegt ist, wie das, was wir haben, weil wir haben eine sehr präskriptive Meinungsfreiheit, die eingeschränkt ist. Also wir brauchen eine Redefreiheit und keine Meinungsfreiheit. Also das, was mich wirklich so daran stört, ist, dass ich überhaupt keine Möglichkeit habe, da zu sagen, ich will aber das so sehen, was da gelöscht wird. Ich will selbst mit ansehen, ja, was mir nicht gezeigt wird. Warum soll das irgendwie jemand anderes für mich entscheiden? Das ist so asozial. Und das hier, 958. Sitzung des Bundesrates. Das ist jetzt quasi die Redebeiträge bei der Bundesratssitzung, wo das NetzDG halt besprochen wurde. Also der Gesetzgebungsvorgang ist ja in Deutschland so, dass sich der Bundesrat da auch zustimmen muss. Der Bundesrat besteht halt aus den Vertretungen der einzelnen Bundesländer, also aus den Landesregierungen sozusagen. Okay. Und wenn die sagen, nee, dann passiert halt nichts. Und okay. Wie gut sind die Chancen, dass sie nee sagen? Ja, das haben wir gerade schon in dem einen Beitrag gehabt, dass sie ja da so noch Vorstellungen haben, wie das ganze Ding halt verschlimmbessert, wie das in dem Heise-Beitrag hieß, werden soll, also halt in dieser Klebungsstelle und so. Ja. Die Dame hier zum Beispiel redet ganz viel über Social Bots, die da halt auch noch mit rein müssen. Komm, Alter, ohne Spaß. Ich kann es nicht mehr hören. Es sind alte Leute, die nichts mit dem Internet zu tun haben, die Angst vorm Internet haben. Ich finde Bots eigentlich wunderbar und genial. Da kann dann jede Partei einen Bot aufstellen, mit dem du den dann posten kannst. Du kannst sagen, hey, keine Ahnung, CDU, wie toll findet ihr Jesus? Und dann schreiben die 112%, oder ich weiß nicht. Aber weißt, wenn jede Partei einfach einen Bot haben kann, es ist doch, das dient doch der Öffentlichkeit. Das ist sogar ein gutes Beispiel. Beispiel mit den Parteien, weil also ich hätte so nebenbei irgendwie mitbekommen, dass Peter Tauber halt eben auch irgendwie hier, dass der Generalsekretär, glaube ich, von der CDU, dass der halt eben auch gemeint hat, so ja, hier nehmen wir auch Bots als automatische Antwort, Leute. Also wenn du quasi an den CDU-Account irgendwie schreibst, TTIP oder so, dann schickt dir der Bot halt einfach irgendwas zu TTIP. So von der CDU halt, die Meinung zu TTIP. Und damit sparst du dir halt einen, der davor sitzt und 50 Leuten die gleiche Frage stellen, irgendwie jeweils den Link zu dem TTIP-Ding schickt. Ich meine, weißt du, wir haben, Deutschland ist in der Digitalisierung in Sachen Wirtschaft wirklich Schlusslicht. Also weißt du, von den entwickelten Industrieländern sind wir absolutes Schlusslicht, was Digitalisierung angeht. Und es ist einfach so bezeichnend, dass du dann Politiker dastehen hast, die sagen, wir müssen wieder irgendwas, was mit Digitalisierung zu tun hat. Wir müssen da einen Riegel vorschieben und wir wollen den Markt klein halten und wir sollten das verbieten und wir müssen danach gucken, dass wir keinerlei digitale Innovation haben in Sachen freie Meinungsäußerung und Öffentlichkeit. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten, weißt du, es ist sich der Zukunft versperren. Es ist, ich, keine Ahnung, wollen Sie Facebook als nächstes verbieten? Weil da sind jetzt so viele Hasskommentare, tun wir doch Facebook abschalten. Weißt du, ist doch viel besser. Hinaus, ja. Also wenn die irgendwann die Wahl haben, ob sie 5 Millionen bezahlen oder ihren Laden in Deutschland dicht machen. Aber Abel, denk doch mal an die Menschheit, an die Gesellschaft, an die Frauen und an die Kinder. Nicht an die Männer, ja, die sind da irgendwo nebendran. Aber denk doch mal an die Frauen, die das alles ertragen müssen. Denk doch mal an die Leute, die dann den Hass abbekommen. Hast du denn kein Herz? Nein, habe ich nicht. Bist du vielleicht auch so ein Social Bot? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe ein Herz für den Insekt und ein Verstand. Auf jeden Fall, sie richtet sich halt darüber auf, dass irgendwelche Sachen, die blöd sind, irgendwie viele Likes kriegen. Und das war dann ein Bot und das ist dann ganz schlimm so, weil sich die Leute ja auch keine eigene Meinung bilden können. Ne? Weil wenn da irgendwo eine Meinung ist und die ist populär, dann werden die ja alle teilen. So. Es gibt ja niemals einen Punkt, ne, bei richtig unpopulären Meinungen, wo die Leute auch noch beihängen. Hat es noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Idioten, ey. Ja, und auf jeden Fall reden da bei dem Ding, was ist das für ein Wurstdiebstahl hier? Wo waren denn die Einzelnen? Da waren auf jeden Fall auch noch die Einzelnen irgendwo. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir Social Bots verbieten müssen, weißt du? Wenn er dann gut, kein Wort ist, illegal. Das haben wir doch gelernt, dass es Social Bots heißt. Wenn ein kein Wort ist illegal Bot hättest, der dir dann jedes Mal Informations- und Meinungsfreiheit schickt, wenn du Meinungsfreiheit schreibst, das wäre illegal. Das ist Belästigung und Hasssprache. Level 4. Da müssen wir die AA-Stiftung zur Rate ziehen. Genau, das ist das Wichtigste. Man verknarzt ja gerade ganz komisch. Der Mond hat sich auch komisch angehört für einen Moment. Das sind die Marswellen. Das ist, weil alles, was ich sage und empfange, das geht direkt über die Server von BND. Ja, bei mir auch. Das war jetzt ein Motorrad, das war nicht ich. Da ist unser guter Freund, Herr Dr. Till Steffen. Wer erinnert sich an Dr. Till Steffen? Dr. Till Steffen taucht praktisch überall auf, wo es gut ist. Also das ist der Typ, der auch im Bundesrat gesprochen hat zur Sexualstrafrechtsreform und da irgendwie meinte, es sei ja selten, dass einen die Verbände regelrecht loben dafür, dass man ein Gesetz macht. Und jetzt ist er schon wieder da. Und dann horchen wir mal, was er zu sagen hat. Nichts, weil das Ding kaputt ist. Ist es jetzt echt kaputt oder verarscht du mich? Profis, ist das jetzt echt kaputt? Die Mediathek, ja. Die vielleicht Mediathek ist der Bundesrat eigentlich gerade einfach ein Troll. Vielleicht, ja. Vielleicht ist der Bundesrat ein Social Bot. F5. Alt F4, Alt F4, Alt F4. So einfach kommt mir Herr Steffen nicht davon. Sekunde. So. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Hasskriminalität im Netz ist ein Problem in erster Linie für die Opfer selbst, die teilweise übel beschimpft und mit hasserfüllten Kommentaren verunglimpft werden. Und in zweiter Linie nennt er nicht, aber was käme noch in Frage? Sachliche Kritik? Der Mord ist ein Problem. In erster Linie für die ermordet werden und in zweiter Linie. Beleidigungen und Verleumdungen im Netz können von einem nahezu unbegrenzten Nutzerkreis zur Kenntnis genommen werden. Sie verflüchtigen sich auch nicht, sondern sind häufig über lange Zeiträume abrufbar, wenn es den Betroffenen nicht gelingt, diese aus dem Netz entfernen zu lassen. Zudem leiden die Meinungsvielfalt und unsere demokratische Grundordnung unter der Verrohung der Debattenkultur im Netz. Aber sie leidet nicht darunter, wenn da halt eben Leute, wenn du Hasssprache oder Hate Speech als rhetorisches Werkzeug benutzt, um Leuten den Mund zu verbieten oder was? Ja, die Vielfalt leidet nicht, wenn du einfach die Vielfalt einfach mal einschränkst. Einschränkst auf drei Worte, die du in Zukunft benutzen darfst, weil alles andere Hate Speech ist. Ja, genau. Ja, ja. Das verbale Moralsstatut. Ja. Verbal Morality Statute. Jeder, der sich mit einer eigenen Meinung irgendwo exponiert. Ach ja, genau. Also Verleumdung, also die drehen das so hin, als wäre das jetzt unmöglich, irgendwie Verleumdung wegzukriegen. Also da gibt es etliche Beispiele für. Und so ein Anwalt hatte auch irgendwie, ich glaube, das war der Steinhöbel, heißt du, glaube ich, der hatte auch gesagt, dass er schon mal was hat entfernen lassen von Facebook. Also es ist nicht so, als wäre das unmöglich, da irgendwie dem beizukommen. Aber was sie halt nicht wegkriegen, ist ihre geliebte Hate Speech. Was auch immer das bedeuten soll. Kann als Opfer der Hetze im Netz mundtot gemacht werden. Wir müssen sicherstellen, dass unser Recht auch im Internet Schutz bietet. Die Justizminister. Also die Opfer werden mundtot gemacht. Aber die Leute, die was posten, was dann gelöscht wird, die werden nicht mundtot gemacht. Der Konferenz hat deswegen auf Antrag Hamburgs sowohl im Juni als auch im November letzten Jahres gesetzliche Lösungsvorschläge des Bundes gefordert. Es ist richtig und gut, dass nun endlich ein Gesetz auf dem Tisch liegt und wir das komplexe Thema so besser diskutieren können. Diese Diskussion ist wichtig und die vielen Anträge aus den Ausschüssen des Bundesrates zeigen auch, dass sich die Länder konstruktiv mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben. Für mich steht fest, das Gesetz hat einen wahren und richtigen Kern. Die Fundamentalkritik an einer gesetzlichen Regelung der Pflichten sozialer Netzwerke teile ich ausdrücklich nicht. Der zuletzt von Facebook formulierte Vorwurf, der Gesetzentwurf wälze eine staatliche Verantwortung auf die Unternehmen ab, geht an der Sache vorbei. Und tatsächlich ist es so, dass die Pflicht zur Löschung rechtswidriger Beiträge eben auch schon nach dem geltenden Recht besteht. Sie entledigen sich eben dieser Verantwortung, die sie selbst haben, die sozialen Netzwerke. Ja, das ist halt die Frage, ob die das überhaupt tun, ne? Ob sie sich dem entledigen oder ob das mal einfach unschaffbar ist im Moment. Vor allen Dingen das halt eben richtig hinzubekommen. Also auch wirklich nur das zu entfernen, was halt eben entfernt werden soll. Wenn Sie diese Kritik jetzt äußern. Sie können, wenn ich fand das auch interessant, wie er gerade das so irgendwie so betont hat. So, ja, und die sagen jetzt so, das würde jetzt das abwälzen auf Privatkram. So nach dem Motto, wie kommen die da drauf? Merkwürdig. Sie nach einem entsprechenden Hinweis einen rechtswidrigen Beitrag nicht löschen, von dem durch den Beitrag in seinen Rechten Verletzten als Störer auf Unterlassung Anspruch genommen werden. Das ist jetzt schon die Rechtslage. Wir mussten allerdings in den letzten Jahren feststellen, dass einige Unternehmen ihrer Verantwortung schlechterdings nicht gerecht geworden sind. Daran haben auch diverse Gesprächsrunden und Selbstverpflichtungen der Unternehmen nicht wirklich etwas geändert. Dabei zeigen andere Plattformbetreiber, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit den Beschwerden von betroffenen Nutzerinnen und Nutzern möglich ist. Eine hohe Löschquote ist für diese anderen Unternehmen sehr wohl leistbar. Ah, by the way, eine hohe Löschquote ist auch absolut anzustreben. Eine hohe Löschquote, wenn ich sowas schon höre. Ich sehe doch, wie bei Twitter jeden Tag Leute verschwinden. Und zwar vollständig mit ihren gesamten Twitter-Historien und allem, was sie je gemacht haben. Weil Twitter halt so eine tolle hohe Löschquote hat. Und vor allem die Studie zur Löschquote, auf die er sich bezieht, die wurde ja jetzt auch schon wieder angekreidet, weil sie halt von Amateuren angefertigt worden ist. Also die auch immer der Maß immer zitieren mit seinen 70%, wo dann bei Facebook die Leute nicht sofort reagiert haben, aber im Endeffekt irgendwie fast über 90% gelöscht worden sind von dem, was man angekreidet hat. Ja, da haben wir schon eine Weile länger drüber gekotzt, bevor das gekommen ist, weil das ist ja immer dieses Jugendschutznet, genau. Wo die immer sagen, so ja, in so und so vielen Fällen von Jugendschutznet. Und ne, wie halt auch schon gesagt haben, so ja, was ist Jugendschutznet? So, was haben die für eine Ahnung? Ist das auch nur irgend so ein Verein? Vor allem, sorry, Jugendschutznet, also ich habe keine Lust, dass das Internet danach zensiert wird, was Jugendliche nicht sehen dürfen. Jugendliche sind mir relativ, ich weiß nicht, also ich will ein Internet, was normal ist, ab 18, wenn Jugendliche sich das nicht angucken sollen, dann sollen sie halt dort Kids aufrufen und da surfen gehen. Aber ich habe nicht das Interesse daran, dass das allgemeine Internet auf Kindlichkeit untersucht wird und alles eingeschränkt wird, was nicht familiengerecht ist. Das ist sorry. Wir hatten früher den freien deutschen Jugendschutz. Der hat auch so Sachen geregelt. Und genau hier setzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an. Fast gut. Indem es die Löschungsverpflichtung der Unternehmen konkretisiert und grobes Fehlverhalten sanktioniert. Die heute zur Diskussion stehenden grobes Fehlverhalten. Empfehlungen der Ausschüsse des Bundesrates wie auch die vielfältigen Stellungnahmen unterschiedlichster Akteure verdeutlichen aber auch, in der konkreten Umsetzung weist das Gesetz noch erhebliche handwerkliche Schwächen auf. Insbesondere zu kritisieren ist etwa das Fehlen einer generellen Pflicht zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten. Ein Zustellungsbevollmächtigter mit Wirkung für jedermann macht Auslandszustellungen entbehrlich. Er ermöglicht einem Opfer von Hasskriminalität überhaupt erst selbst und zügig eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, sollte ein soziales... Hasskriminalität, was ein umgangssprachlicher Sammelbegriff höchstens ist in Deutschland, weil im Gesetz steht davon nichts. Netzwerk einem Löschungsbegehren nicht nachkommen. Ohne Not wird hier eine Möglichkeit verschenkt und ungenutzt gelassen, eine schnelle gerichtliche Klärung von Zweifelsfällen zu eröffnen. Also hier tatsächlich eine berufene staatliche Instanz ins Spiel zu bringen. Das wäre im allseitigen Interesse der Opfer wie auch der Internetunternehmen. Darin stimmen die unterschiedlichen Sichtweisen auf den vorliegenden Gesetzentwurf überein. Klärungsbedarf besteht im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und dem Telemediengesetz. Hier wäre jedenfalls eine klarstellende Regelung wünschenswert. Schließlich sollte die Bundesregierung auch die Einrichtung einer Clearingstelle durch die Plattformbetreiber prüfen. Clearingstellen könnten auf Kosten der Betreiberbeschwerden prüfen, wenn eine Äußerung gelöscht wurde, obwohl das Gesetz eine Löschung nicht verlangt. Ich hoffe, dass der Bundesgesetzgeber die Schwachstellen des Gesetzes zügig identifiziert und behebt. Die Länder sollten den Prozess weiterhin konstruktiv begleiten. Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dem Recht auch im Netz Geltung zu verschaffen. Herzlichen Dank. Mal wieder dieser Leersatz vom rechtsfreien Raum, ey. Ich kann es nicht mehr hören. Eigentlich müssen die da ein Phrasenschwein irgendwo aufstellen. Ja, und jetzt habe ich gleich noch den auch einen alten Bekannten von uns, wir haben schon seinen ganzen Republika-Talk uns angeguckt. Der dürfte sich da auch noch äußern. Heute große Leerstellen im Stream, wir sind alle low energy hier. Hm? Dann sage ich mal Kulturmarxismus. Das habe ich heute im ganzen Stream doch nicht gesagt. Postmodernismus. Ja. Okay. Ah ja, da haben wir es ja. Sekunde. Nur noch 5 Minuten. Was meinst du? Alles gut. Also das ist der Herr, der mit der mit der Dame von der EU, mit der grünen Abgeordneten auf diesem Panel gesessen hat bei der Republika. Oh Gott. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie beraten heute den Regierungsentwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, der inhaltsgleich ist mit dem Fraktionsentwurf, der am 19. Mai erstmals im Deutschen Bundestag beraten würde. Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs stehen Compliance-Pflichten für große soziale Netzwerke. Die müssen zukünftig effektive und nutzerfreundliche Verfahren für Beschwerden über strafbare Inhalte vorhalten. Dazu was ist denn, was kann denn noch nutzerfreundlicher sein als der Report-Button? Ich möchte es gern wissen. Automatisch. Ja. Keine Ahnung. Wenn wenn du entsetzt guckst, sofort den Tweet melde, den du gerade gelesen hast. Du brauchst direkt neben dem Daumen hoch und dem lachenden Smiley und dem traurigen Smiley und dem sauren Smiley brauchst du noch einen offensichtlich rechtswidrigen Smiley. Das ist am besten einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein rundes Ding mit einem Hakenkreuz drauf oder so. Da kannst du auch draufklicken und dann ist es sofort gemeldet. Ja, oder ein Männersymbol oder einem Controller, genau, je nachdem, was für ein Hass dich getroffen hat. Genau, und dann poppt noch kurz was auf, so warum möchten Sie das melden? Da gibt es dann so drei Auswahlmöglichkeiten, irgendwie Nazi. Musst du weinen? Ja, genau. Ja, also Caroline Sinders, die sucht sich da was raus, was vernünftig abgestuft ist. Die ist ja Expertin dafür. Strafbare Inhalte binnen 24 Stunden nach einer Beschwerde gelöscht werden und sonstiges strafbares Material nach 7 Tagen. Diese Verpflichtung zum Löschen bekannt gewordener strafbarer Inhalte besteht übrigens schon heute. Wir wollen. Ja, der wird auch nachgekommen, der Verpflichtung. Sie in der Praxis durchsetzen. Uns ist bewusst, dass es ein ehrgeiziges Vorhaben ist, aber ich halte diesen Ehrgeiz für erforderlich, um endlich wirksame Fortschritte zu erzielen. Viel zu lange haben die sozialen Netzwerke uns versprochen, dass sie auf freiwilliger Basis etwas geben. Also zu dem Durchsetzen von dem Kram. Also ich kann mich noch erinnern, uns wurde irgendwann mal diese eine Facebook-Seite geschickt von so einem Typen, angeblich von den Grünen, der die ganze Zeit irgendwelchen richtig außerweltlichen Kram da irgendwie geschrieben hat. Und der hatte irgendwie ein paar hundert Freunde bei Facebook und das sah halt wirklich sehr dubios aus. Und den habe ich damals gemeldet. So. Und dann kam zurück, wir haben das geprüft und das ist alles in Ordnung. Und 2 Wochen später war das Ding trotzdem weg. Ist vollkommen klar, ne? Weil wenn genug Leute sich deswegen beschweren, weil das war auf jeden Fall ein Fake-Account, also kann man mir erzählen, was man will. Und da muss man an der Stelle halt sagen, so ja klar, also theoretisch, für mich war das offensichtlich, aber was der Geier, ne? Also im Endeffekt, weg ist weg, ne? Also sollen sie sich da beschweren. Weil es ist halt nicht so, dass es nicht möglich wäre, irgendwas zu melden und so, als ob die Sachen nicht gelöscht werden würden, wenn die Quatsch sind. Also. Gegen strafbaren Hass und Hetze unternehmen, doch wir müssen feststellen, es ist nicht genug passiert, teilweise gar nichts passiert. Wir haben ein zweifaches Monitoring gemacht, wir hatten eine Taskforce, wir hatten freiwillige Selbstverpflichtungen, die Ziele sind nicht erreicht worden. Gestern ist eine neue Studie der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen vorgestellt worden. Ja, die sind ja auch gar nicht beeinflusst irgendwie. Genau, die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die auch lauter Sachen zur Hate Speech macht, die diese Broschüre gemacht hat, wo wir den ganzen Sonderstream zugemacht haben. Mit lauter nach der Pfeife von der Amadeo-Antonio-Stiftung tanzt. Ja, aber diese Broschüre war in dem Fall nicht von der AA-Stiftung, sondern, was war das? Die war von ClickSafe, genau. ClickSafe ist ja auch eine von den Sachen da aus diesem ganzen Dunstkreis. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, es war eine Definition war da drin von der AA-Stiftung. Und ja, auf jeden Fall, das war dieses Ding, wo auch GEMA-Geld erwähnt wird, von wegen so, ja, da wurden so viele Frauen gehasst und so ein Kram. Das sind die Experten. Dieser hat festgestellt, 94% der 14- bis 24-Jährigen werden im Netz mit Hasskommentaren konfrontiert. 67% der Befragten haben sogar angegeben, persönlich mit. Ich werde auch gerade mit Hasskommentaren konfrontiert in diesem Redebeitrag hier. Man konfrontiert mich damit, dass es das gibt, dieses Phänomen. Ja, solchen Anfeindungen bereits auf. Triggert dich, ne? Mich auch. Ja. Erfahrung gemacht zu haben. Gleichzeitig wissen. Erfahrung gemacht, ja. Meine Güte, ey. Ich habe auch Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Nicht-Deutschen, die doof zu mir waren. So, soll ich jetzt in die NPD eintreten oder was? Idiot. Wir aus anderen Studien, dass diejenigen, die solche strafbaren Kommentare einstellen, etwa nur 1% der Nutzerinnen und Nutzer ausmachen. Das heißt, wir erleben natürlich nicht nur die Straftaten an und für sich, sondern wir wissen, dass diese Zuspitzung, diese strafbare Zuspitzung von Diskussionen auch zur Verdrängung der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit zur Beschneidung deren Meinungsfreiheit führt. Was? Und ich frage mich auch, ich frage mich, warum die Leute immer so Sachen aufstellen, während ich die Debatte beobachte und immer versuche, alle möglichen Standpunkte mit einzubeziehen, nie irgendwelche wissenschaftlichen Publikationen sehe. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur dumm im Googlen, aber ich hätte einfach gern, dass mir das jemand mit einer Studie belegt, was er gerade gesagt hat, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es in der Realität verortet ist. Aber ja. Das Internet ist ja per se auch unbegrenzt. Also wenn irgendwo eine Verdrängung stattfindet, dann macht das nicht, ja. weil es ist immer noch genauso viel Platz für die andere Meinung da. Also ja. Völlig idiotisch. Ja, das ist dann die Leute quälen das im Internet raus, so wie gerade eben die Damen. Und da ist dann nur Platz in der Tagesschau und bei Weiß und so. Also, ja, also furchtbar. Das Internet ist frei, deswegen kommen die Toten auf die Erde. So ist das halt. Der ist gut. Wollen wir wirklich zulassen, dass eine heranwachsende Generation derart mit Hassäußerungen, mit strafbaren Hassäußerungen... Es muss doch auch mal jemand an die Kinder denken. Genau, das will ich auf jeden Fall zulassen, dass auch die heranwachsende Generation immer noch sagen kann, dass sie den Herrgott bekloppt findet und dass sie das Christentum dämlich findet und dass sie tote Leute bescheuert findet und diesen ganzen Kram, der in Deutschland alles so ein bisschen heikel ist, wenn man den richtigen findet, der das richtig begründen kann und dann hast du Pech gehabt. Und auf der anderen Seite faseln sie von diesen, in der EU-Geschichte von diesen Umerziehungslagern, weißt du, da wird einem Angst und Bange. Erstmal, ja, wir müssen ja sehen, dass wir irgendwie da, ne, die Kinder schützen und dann müssen wir auch die anderen Kinder umerziehen, die sich nicht haben schützen lassen oder was ihr seid. Jetzt müssen wir aber vielleicht nochmal erklären, was du dann meinst, nicht, dass nachher die Leute sagen, so Weltraumaffen erzählen irgendwas von Umerziehungslagern. Also das war diese Nummer, wo wir uns mal dieses Papier angeguckt hatten von der Gender Equality Unit des Europarats. Und eine der Sachen, die damit beistand, war halt eben, dass sie gerne Lager für Frauen und Mädchen hätten, wo die dann halt eben so Feminismus lernen. Ja, aber es war auch das wiederholte, wo war denn das mit den wiederholten Leuten, die gegen Regeln verstoßen, dass die dann, wie war das, Rehabilitation hieß das, glaube genau. ich? Ja, so Hate Speech Training und Bias Unlearning Training. Das sehen wir ja auch an den amerikanischen Unis, dass du an ganz vielen Unis inzwischen halt neben deinem Fach auch so einen Social Kurs belegen musst, wo du dann über dein weißes Privileg und über die ganzen Dynamiken von irgendeinem indoktrinierten Prof da aufgeklärt wirst. Ja, das gibt's in Deutschland auch schon. Also als ich damals recherchiert habe zu so einem Kram, wo mir da von Göttingen dieses Ding vor die Füße gefallen ist mit Marx für Querfeministen, das so ein Seminar in Göttingen war, in der Uni. Da habe ich auch gemerkt, dass die da irgendwie im Fach Geologie auch irgendwie so ein Training irgendwie haben, so ein Feminismus-Training. Was ich auch denke, ja, die Geologen, die brauchen was dringend. Keine Ahnung. Wird in den Medien, in denen sie ihre Meinung bildet, in denen sie ihre wichtigen Diskussionen führt, oder ist es nicht Zeit, gegenzusteuern? Wir freuen uns über den intensiven Diskurs. Gegensteuern. Die führen ihre wichtigen Diskussionen, ist es nicht Zeit, gegenzusteuern? Unser vorgeschlagenes Gesetz und insbesondere auch die konstruktiven Vorschläge des Bundesrates dazu. Sie zeigen, dass auch die Bundesländer der Meinung sind, dass es nicht, wie von anderen gefordert, erneut zu einem runden Tisch kommen sollte und wir ein weiteres Jahr damit verbringen, darüber zu sprechen, ob die Selbstverpflichtungen der Vergangenheit endlich eingehalten werden. Wir wollen Ihre Vorschläge sehr gerne prüfen. Ich will vielleicht drei Beispiele dafür auch herausgreifen. Zum Beispiel die Bedenken, dass die Vorschläge dazu führen könnten, dass zu viel gelöscht wird in diesem Maximum zwischen... Also das sind keine Bedenken, sondern das kann ich live miterleben, dass zu viel gelöscht wird. Accounts, die die scheiß Welt retweeten, werden dafür geblockt. Ich habe einen Account gesehen, der hat einen scheiß Weltartikel weitergetweetet hat und deswegen gesperrt worden ist, wegen den Keywords, die in einem Kack-Weltartikel drin waren. Deswegen wird man bei Twitter gesperrt. Alter Schwede, Mann. Es sitzt ein alter Mann und hat keine Ahnung vom Internet und sagt, oh, das sind Bedenken. Nee, das sind keine Bedenken, das sind Probleme, die ihr verursacht, weil ihr die scheiß Meinungsfreiheit einschränken wollt. Heilige Scheiße. Wir haben eh schon eine eingeschränkte Redefreiheit, nur eine Meinungsfreiheit. Und die will man noch kleiner machen. Dann können wir uns den ganzen Scheiß auch irgendwann mal sparen. Ernsthaft. Du doch gleich Twitter.com blocken. Was soll denn der Müll? Bananenrepublik. Tja, wahrscheinlich guckt er jeden Tag auf seine Apple Watch und wir wissen, wie spät es ist, was die Stunde geschlagen hat. Und dann steht er nur irgendwie, leck mich am Arsch, du Idiot oder so. Ja, wir sollten mal dazu sagen, dass wir sehr für die Einführung einer Bananenrepublik sind. Der nächste Affe, lauter Affen. Großer Tiger, und über das Maß hinaus bewegen wir uns ja. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass nicht etwa ein Overblocking, sondern ein Underblocking stattfindet. Das heißt, es bleiben strafbare Inhalte im Netz. Wir wollen aber prüfen, ob wir Mittel und Wege finden, damit auch dieses Overblocking begrenzt werden kann. Wir wissen aber natürlich, dass wir längst keine Rechte werden kann. Was soll denn das heißen? Das darf nicht stattfinden. Overblocking darf nicht stattfinden, sonst verletzt du die Verfassung unseres Landes, du Trottel. Grundlage dafür haben, soziale Netzwerke zu einer Veröffentlichung bestimmter Inhalte zu zwingen. Wir wollen noch klarer herausarbeiten, um ein zweites Beispiel anzusprechen, dass es nicht zu einer Veröffentlichung bestimmter... Das muss ich mir nochmal... Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Vielleicht im Zusammenhang, dass wenn was gelöscht worden ist, dass du hinterher das wieder reinstallieren kannst, sozusagen, wie diese Clearingstelle. Also das könnte ich mir als einziges vorstellen. Wir wissen aber natürlich, dass wir längst keine rechtliche Grundlage dafür haben, soziale Netzwerke zu einer Veröffentlichung bestimmter Inhalte zu zwingen. Ach so, ja, das eine ist dann irgendwie gerade herausgefallen. Wir haben keine Grundlage dafür. Wir wollen noch klarer herausarbeiten, um ein zweites Beispiel anzusprechen, dass es nicht um eine Bußgeldbewährung von Falschentscheidungen im Einzelfall geht, sondern dass wir eben mit einem Bußgeld sanktionieren wollen, wenn es ein systemisches Versagen der sozialen Netzwerke gibt. Also zum Beispiel, wenn es generell zu lange dauert, zu löschen. Ja, wieder nach diesem Maßstab, den diese Laien von Jugendschutznet aufgestellt haben. Oder wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter falsch instruiert werden. Und es ist ja ein Handbuch von Facebook an die Öffentlichkeit geraten für deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Punkte und Dinge, die im deutschen Strafrecht strafbar sind, dort als nach wie vor tolerabel angesehen werden. Sie schlagen vor, den Landesmedienanstalten präventive Befugnisse beim Vollzug des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu geben und auf die Aufsichtsstrukturen im Jugendmedienschutzstaatsvertrag zurückzugreifen. Dazu gehört auch die Clearingstelle. Auch das wollen wir in den Gesprächen mit den Fraktionen in den nächsten Wochen aufgreifen. Ja, das ist super. Dann ist die Clearingstelle bei den Landesmedienanstalten NRW. Und wenn ich dann da sage, hier, was ich da geschrieben habe, war gar nicht so schlimm, dann sagen die doch. Tschüss. Ja. Wir haben nachgeguckt, dieses Gamergate, was Sie da erwähnt haben, das ist auf jeden Fall Hass. Allen prüfen auch um ein Verständnis. Wir bewegen uns in einem Bereich voll harmonisierten EU-Rechts. Das heißt, einige der Vorschläge, die im Augenblick in dem gesellschaftlichen Diskurs stehen, wären im unmittelbaren Konflikt mit den abgeschlossenen Verpflichtungen, die wir Unternehmen im Bereich des E-Commerce auferlegen können. Die können nicht einseitig in einem nationalen Gesetz vorgesehen werden. Lassen Sie mich noch auf einen Aspekt... Moment, das heißt, das Gesetz hat momentan gar keinen Sinn, oder? Verstehe ich dich da falsch? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, was er damit meint. Ja, er sagt doch, dass das offensichtlich, also er hat um den heißen Brei geredet, aber was ich da draus gehört habe, ist, dass so wie das Gesetz jetzt ist, widerspricht Sachen, die wir bei der EU unterschrieben haben. Klang so ein bisschen so, ja. Der europäischen Dimension. Also, das tut es ja auch. Die Kommission hat am 31. Mai ihre Monitoring-Ergebnisse vorgestellt. Dort ist erfreulich zu sehen, dass die Löschquoten der drei großen sozialen Netzwerke auf der europäischen Ebene sich verbessert haben. Die Zahl der Fälle ist natürlich relativ gering, vor allem, wenn man sie aufs einzelne Mitglied... Ich finde das übrigens ganz schön misogyn, dass da sich immer so ein paar Brüste bewegen hinter dem Mann. ...Land bezieht. Aber dass auch dort die ermittelte Löschquote für den Bereich der Meldung durch private Nutzerinnen und Nutzer von offensichtlich strafbaren Inhalten, die sind ja vorher geprüft worden, ob sie offensichtlich strafbar sind, bei 56% innerhalb einer Woche liegen. Das heißt, dass fast die Hälfte der strafbaren Inhalte nicht gelöscht wurden, zeigt, es ist Zeit zu handeln. Wir wünschen uns die Unterstützung des Bundesrates. Wir werden intensiv und auch weiter im Gespräch mit Ihnen Ihre Vorschläge dazu prüfen und wo es geht, einbauen. Mit Ihrer Hilfe können wir das Gesetz auch noch in dieser Legislaturperiode verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich würde sagen, Löschquote wäre was für Unwort des Jahres auf jeden Fall. Da kriegst du einen Hals raus. Wort des Jahres ist ja auch so ein Politding da irgendwie von irgendwelchen Journalisten. Das wird ja auch dann nur wieder so ein Kram wie, keine Ahnung, was war das in meinen letzten Jahren? Ja, irgendein Einwandererkram oder sonst was. Ja. Ja, unsere Politiker, die schaffen das schon, uns irgendwie in die Scheiße zu reiten. Ja, genau, das war nochmal das Ding mit den Laien, so, ja, auch dieser Back-Community, das wird eben dieses Jugendschutznetz, keine Experten sind, das sind nur so ein paar Sachen irgendwie da wem vorgelegt haben. Und ich da also eigentlich gar nicht drauf berufen darf, dass die jetzt immer irgendwie meinen, so, ja, hier, aber es waren noch so und so 4% und deswegen der Rest fehlt irgendwie. Dass man sich über sowas überhaupt aufregen muss in einem Rechtsstaat. Rechtsstaat. Das Ding ist halt, dass ich mich einfach wundere, wie das zustande kommt, dass so offensichtlicher Blödsinn überhaupt verhandelt wird. Also das macht, also einfach so als Grundding so, lasst uns die Meinungsfreiheit einschränken, ja, nein, vielleicht, dass man da vielleicht von vornherein Nein sagt und solche Sachen gar nicht erst vorbringt. Das finde ich einfach schon bestürzend, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee ist, dass man da Sachen macht, um mehr einzuschränken, wie überhaupt schon eingeschränkt ist. Ja, aber offensichtlich rechtswidrig, ey. Das ist doch nur gegen offensichtlich rechtswidrig. Und dann überhaupt diese ganzen Leute, die meinen so, dass man da jetzt was als Privatrecht abgibt. Oh nee, ganz komische Leute. Und der einzige Grund, warum man dagegen sein könnte, ist doch wohl nur, wenn man Hasskommentare schreiben will. Ansonsten, also ich meine, es geht doch nur um die Durchsetzung des deutschen Rechts. Und das ist doch wohl das Beste für alle, dass das deutsche Recht durchgesetzt wird. Schon immer so gewesen. Also wie gesagt, ich hab einen Account gesehen, der ist gesperrt worden wegen den Retweeten von einem Weltartikel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, ich weiß nicht jetzt, ich so irgendwie Stormfront oder sowas, nein, sondern Welt. Und dafür wirst du dann gesperrt. Und dann rufen die, wir brauchen noch mehr Initiativen, um noch mehr Hass aus dem Netz zu löschen, weil so Seiten wie fucking Welt Hass verbreiten. Genau, echt verwundert, dass keiner der Redner wirklich auf die Kritik von den Rechtsexperten eingegangen ist. Weil es gab ja massig Kritik von Rechtsexperten in der Presse an dem Entwurf, an dem Gesetz, an dem ganzen Blödsinn, das so durchzupeitschen und Ähnlichem. Und da ist ja, niemand von denen wirklich näher drauf eingegangen. Das ist wieder so eine schräge Opposition halt eben, die eigentlich sagt so, ja, im Kern ist es ja alles richtig und wichtig, aber ja, wir müssen halt noch so ein paar Dellen rausprügeln irgendwie. Und dann kriegen wir das schon hin. Yay, Verfassung. Toll, dass wir eine haben, aber man muss sich ja nicht immer dran halten, wa? Man muss ja nicht übertreiben, ja. Dass wir auch Extremisten werden, das war von Ebel. Ich sehe noch nichts. Also, ich blende aber ein. Einmal mit Profis. Soll ich nochmal ausblenden? Ja, probier das. Ah, scheiß Drecksgrubel, Alter. Ohne Spaß, so nicht. Spendet uns mal 1 Million Euro, dann können wir endlich professionell werden. Kommt das jetzt bei euch an? Bisher nicht. Jetzt kommt's gleich. Warte. Nee. Ist es schwarz? Ist nicht wahr, oder? Warte mal. Also ich blende jetzt auf jeden Fall ein. Guck mal in den Stream. Ah, jetzt hier. Central African Republic support the Special Criminal Court. Also da haben sich Leute die Arbeit gemacht, ein Dokument zusammenzustellen, in dem sie über 600 Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgeführt haben, so Sachen wie Menschen umbringen und einfach nur Dörfer schleifen und Familie abschlachten und so Kram. Also wirklich nicht so schöne Sachen. Und da hat sich jetzt ein Gerichtshof geformt, der versucht, Leute zu verurteilen, also in Abwesenheit, weil man sie nicht verhaftet hat. Und aber der Gerichtshof, der braucht 7 Millionen Euro, um zu funktionieren, um überhaupt arbeiten zu können. Und bisher sind irgendwie 4 eingetrudelt von irgendwelchen Stellen. Und ja, auf jeden Fall gibt es da einen Haufen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Abwesenheit verurteilt werden sollen, damit dann eventuell ja einfach die Konfliktregion zumindest mal für ihre Hauptheimser einfach mal was vorliegen hat, dass Dörferschleifen nicht in Ordnung ist. Also Details dann in den Quellen. Ja, und in Dänemark gibt es jetzt ein Blasphemiegesetz weniger. Also in Deutschland gibt es ja diesen Paragraph 166 StGB, der wird im umgangssprachlich hin und wieder mal auch als der Blasphemieparagraph bezeichnet, obwohl er halt eben nicht so heißt. Prinzipiell geht es da halt eben angeblich um die Verunglimpfung von Weltanschauungen. Und wenn die halt Bienen gefährdet, dann ist es halt strafbar mit bis zu 2 Jahren. Was jetzt genau der Inhalt war bei diesem dänischen Gesetz, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie es jetzt gekippt. Und damit, das steht hier auch drin, in diesem Ding gibt es jetzt nur in Deutschland und in Polen und ich glaube in Russland sowas. Das sind so in unserer näheren Gegend die letzten. Irgendwas stimmt mit dem Hangout nicht. Ich sehe immer noch Afrika. Warum können wir uns nicht einfach alle lieb haben? Es wäre zu einfach. Dann haben wir nichts zu meckern. Es wäre zu einfach. Also, es gibt noch ein paar mehr. Steht Irland, hast du was noch? Liechtenstein, Italien, Österreich, Finnland, Montenegro, Griechenland. Wir müssen einfach Flugzeuge nehmen, okay, und da einfach LSD reinpacken und dann fliegen so Flugzeuge wöchentlich mal durch die Luft und droppen LSD auf die Leute ab in flüssiger Form. So LSD-Regen, damit wir uns schön alle lieb haben. Das sind interessante Pläne, aber es ist einfacher, das in die Wasserversorgung zu tun. Naja. Auf jeden Fall. Du ins neue Buch. Mit einem Flugzeug könntest du Benzinsäureester ausbringen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, auf jeden Fall, was ich gerade eingeblendet habe, ist Sascha Lobo mit Unsere Sicherheit ist eine Inszenierung. Vielleicht sagt Ewe da einfach was zu, da hat das ja eingereicht. Ja, da hat sich der Herr Lobo mal die Anschläge angeguckt, die jetzt in der letzten Zeit vorgefallen sind und hat festgestellt, dass eben so gut wie alle einfach schon mal, du bist nicht mehr eingeblendet, dass so gut wie alle einen Hintergrund hatten, dass sie von den Sicherheitsbehörden auf dem Schirm waren und dass halt in jedem Fall, wenn ein Anschlag sich ereignet hat, da irgendwo ein Behördenversagen vorgelegt hat. Was ich dazu aber sagen möchte, ist, dass wir halt über Europol, dass wir 2 Verhaftungen pro Tag haben in Europa im Jahr 2015, wo man jemandem Dschihadismus nachweisen kann, wo jemand einen Anschlag machen möchte und wo jemand von einem Anschlag abgehalten worden ist und dass dann sozusagen die wenigen Anschläge, die dann stattfinden, die durchkommen, dass die Leute natürlich irgendwo auf dem Schirm sind, das ist ja ganz klar. Aber da stellt sich bei mir die Frage, ob sich der Herr Lobo da wirklich ausgehend mit dem Terrorphänomen beschäftigt hat. Weil es ist ja nicht so, dass das, was passiert, der Terror ist. Der eine oder andere Dutzend Anschläge, den wir jetzt hatten. Sondern Terror ist ja die ständige Belastung von unseren Sicherheitsbehörden. Dadurch, dass man Überwachung an den Tag legen muss. Dadurch, dass man danach schauen muss, dass Anschläge verhindert werden. Und das fand ich irgendwie, kam in seinem Artikel nicht raus. Also, ja. Und wir haben leichte technische Probleme. Wir haben jetzt den dritten Weltraumaffen-Account, der online ist. Ja, ich bin gerade rausgeflogen, weil mir ist gerade der ganze Browser gecrashed. Keine Ahnung, aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder drin und dann dürfte es auch weitergehen. Seht ihr denn jetzt meine Einblendung wieder? Oder? Ja, aber nur noch ein. Also. Ein Tab, ja, der Rest ist gecrashed. Ich muss mal gucken, was ich jetzt noch einblende. Also. Heute ist irgendwie der Wurm drin, aber wir schaffen es. Ich habe ja noch thematisch was Passendes. Oh, Welt müsste gelöscht werden. Ne? Ja, hier, das war der Artikel, der schleichende Abstieg des Standorts Deutschlands. Das hatte ich auch vorher erwähnt, dass halt Deutschland in Sachen Digitalisierung ziemlich schlecht abschneidet. Und generell, also das ist ein Rapport, der halt, also den kann man sich für gutes Geld kaufen und die Welt hat halt nur ein bisschen so das Ranking halt, sind sie drauf eingegangen und Deutschland ist halt wirtschaftlich am eher am absteigenden Ast. Also der Wirtschaftsstandort Deutschland tut sich negativ entwickeln. Und mitunter ist halt das Problem, dass wir in Deutschland in Sachen Digitalisierung einfach absolut hinterher sind. Also wir haben in Sachen Internet haben wir einen Haufen Sachen verschlafen. Also da gibt es viele Länder, wo das Internet einfach besser funktioniert. Und hier in Deutschland haben wir zwar Investmentstöpfe, Subventionen, die wir für die Unternehmen bereitstellen, um Internet, um Breitband auszubauen, aber die Hürden und die Reglementierungen für die Subventionen, die sind halt so hoch, dass halt niemand Gelder aus dem Topf abruft. Und das ist halt einfach beschämend für Deutschland, dass man eine ordentliche Wirtschaft hat, aber dass man sich nicht drum kümmert, dass da zumindest das irgendwie beibehalten wird. Und ja, also wir haben einen schleichenden Abstieg unserer Wirtschaft. Und ja, das war der Artikel. Ja, wir verlieren einen Haufen Kraft da an flexiblere Staaten einfach. Also ich hatte ich gestern schon gesagt, ich habe diese Doku über Tschechien gesehen, wie die sich halt die Nischen nach und nach greifen da. Mit der gleichen Maschinenbau-Vergangenheit, die wir eigentlich auch haben, aber die haben zum Beispiel jetzt irgendwie bei Nanofasern so die ziemlich weit vorne, weil sie einfach reagiert haben. Und nicht wie bei uns, wir bauen Autos, das wird schon. Wir haben Chemie, das wird schon. Ja, vor allem die jüngere Generation, die sind ja mit Autos auch gar nicht mehr so dran interessiert. Das war ja früher eine halbwegs religiöse Entscheidung, was für ein Auto man wählt. Und heutzutage sagen die Leute so, ja, es soll halt fahren und mich von A nach B bringen. Ja, und heute sehen Autos ja auch alle gleich aus und können das Gleiche. Und es ist ja irgendwie, ist ja auch dieser Trend zur Übermotorisierung in den letzten 20, 30 Jahren. Das ist so irrsinnig. Früher sind die Leute mit dem Polo mit 45 PS rumgefahren. Das hat ihnen völlig gereicht. Ja. Heute sagen die Leute, 45 PS, da komme ich ja nicht von der Stelle. Blödsinn. Ach so, und wir haben noch Asyl gewährt, aber keine Fingerabdrücke. Wir haben im Jahr 2017, Flüchtlingskrise ist ja jetzt doch länger wie 12 Minuten her, haben wir immer noch 5000 Leute, wo man halt keine Fingerabdrücke genommen hat. Also, was durchaus problematisch ist. Also, und die Zahl ist aber auch noch, die wird noch nach oben korrigiert. Also, die wissen auch noch nicht ganz genau, wie viel sie keine Ahnung haben. Zu den Leuten, wo man halt keine Fingerabdrücke feststellen konnte. Also wir haben ja auch über die Flüchtlingskrise haben wir 5000 Dschihadisten nach Europa bekommen. Ich finde es interessant. Also ich glaube jetzt nicht, dass die 5000, wo man jetzt keine Fingerabdrücke hat, dass es die 5000 Dschihadisten sind, dass die sich nur in Deutschland niedergelassen haben. Aber ich finde es interessant, dass die Zahl 5000 einfach zu dem Thema zweimal vorkommt. Ah, ja, Erdogan will eine Mauer zum Irak und Iran bauen. Und Make Turkey great again. Deus ja. Vult. Hat ihn jemand gefragt, wer dafür zahlen soll? Mexiko. Alles aus Mexiko schieben. Wobei ich das in der Türkei auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil einfach jetzt Irak, Iran, auch Syrien jetzt nicht so die stabilste Region ist. Also ich kann es da durchaus verstehen, wenn man da eigentlich eine Mauer bauen möchte. Also, naja, Mexiko mit den ganzen Drogenkriegen und so. Weiß nicht, ja. Vielleicht könnte man das da auch anwenden. Also, es wäre natürlich schön, wenn man in so einer One World leben kann, wo man keine Mauern braucht und so, aber man braucht halt Mauern, weil wir halt in keiner Utopie leben, sondern in der Realität. Also, ich mein, und außerdem geht es hier wohl auch um Kohle, weil in dem Artikel steht ja auch, dass irgendwie 2 Milliarden Euro jedes Jahr da oder Dollar an Schmuggel passiert an diesen Grenzen. Ja, du hast ja auch vom IS, der hat ja seine ganzen Grundstoffe für die Munitionsfabriken, die kommen ja auch größtenteils aus der Türkei. Also da haben sie ja eigentlich, gut, das haben sie am Anfang auch zugelassen, also haben sie es gewusst, haben es nicht mal mehr unterbunden, aber ja, im Grunde hat die Türkei da schon viele Gründe, warum sie da sowas bauen sollten. Also. Und hier der tschechische Präsident, let us sell weapons anywhere, it should not bother us where they end up. Da hat der tschechische Präsident meinte halt, dass weil es halt bestimmte Regularien gibt und einen internationalen Vertrag, den Tschechien auch unterschrieben hat, nachdem er halt Waffen nicht exportieren kann, wenn man nicht weiß, dass es aus einem sicheren Staat in einen unsicheren Drittland halt weitergereicht wird, sodass wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, ich kann jetzt nach Ägypten nicht exportieren, weil ich habe Angst, dass es in Libyen endet. Und der tschechische Präsident hat halt angekündigt, dass ihm das ziemlich egal ist und dass man halt Waffen exportiert und dass es dann schon in Ordnung sein wird. Und ich mit dem Thema Waffen, also ich war vor vielen Jahren, war ich politisch auch noch eher so der Einstellung so, bitte weniger Waffen exportieren. Und ich habe mittlerweile aber auch so eine, ich weiß nicht, vielleicht eine Bitterkeit der Realität, die sich bei mir eingestellt hat, wo ich einfach sage, also wenn alle Waffen haben, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das bringt zwar auch mehr Leid, wenn dann mehr Waffen draußen sind, aber das stabilisiert halt auch irgendwie ein Stück weit Regionen. Also es muss es nicht unbedingt destabilisierend wirken, wenn Waffen verkauft werden. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich behaupten. Also was man nicht genau abschätzen kann. Also, und Waffen kommen eh immer in die falschen Hände. Macron Leaks! Affen kommen immer in die falschen Hände, ja. Er hat ja zu Macron, der war ja vor der Wahl, war ja noch ein Leak, was rausgekommen ist, dass er, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Steueroase. Cayman Islands? Nein, nicht Cayman. Ich weiß nicht mehr, in welcher. Doch, das waren Cayman Islands. Ja, es war halt irgend so eine Bank da und da hat er da Geld da gehabt, soweit ich weiß, ja. Also ein Bankkonto hat er eröffnet. Genau. Und also ich will jetzt nicht unsere Elite unter Generalverdacht stellen, aber ich tue es einfach mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwer, der jetzt wieder Macron hier 400.000 Euro im Jahr verdient und einen Bonus von mehreren Millionen abkassiert hat, dass so jemand kein Konto irgendwo offshore hat, ist halte ich einfach für unrealistisch. Also trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass das eigentlich, wenn das stimmt, wenn das neutral bestätigt werden kann, müsste er meiner Meinung nach zurücktreten, weil du kannst halt nicht auf der einen Seite für die Einhaltung der Regeln da oben stehen und sie selber nicht einhalten. Das geht. Ich meine, Emma Watson ist ja auch irgendwie Botschafterin beim UN für irgendwas gewesen, hat da ja mal was gesprochen, ne? War ja auch hier. He for She war ja so ein Ding, ne? Ja, genau. Sie hat dann ja auch rausgefunden, dass die T-Shirts, die sie da promoted hat, mit This is what a feminist looks like, ne? So von Frauen in Sweatshops gemacht werden. Und die ist auch nicht irgendwie zurückgetreten. Naja, gut, das ist ja auch noch ein bisschen was anderes, ob ich da bei der UN irgend so eine Bumble-Job habe Der Vergleich da ist ja, dass du konsequent bist in deiner Handlung, okay? Es gibt ja für solche Leute da wie Emma Watson keine Regeln, aber für Politiker gibt es Regeln. Ja, verdammt nochmal, wir sind hier nicht in Vietnam, Donny. Aber das Problem ist doch, dass du bei Steueroasen, dass du ja in einer Grauzone bist, nach dem Motto, ich lege mir da jetzt ein Konto an und dann kann ich die Regeln zu meinem Vorteil ausnutzen und zahle 90% weniger Steuern und das ist aber eine rechtliche Grauzone. Also es ist ja nicht... Und da hast du als Politiker meiner Meinung nach auch nichts zu suchen. Nur weil ich in diesen Puff investiert habe und Schutzgeld von Leuten irgendwie verlange, soll ich kein Präsident werden dürfen oder was? Also... Ja. Außerdem, es gibt halt auch kein Gesetz dagegen, Werbung für irgendwas zu machen, wo du hinterher merkst, dass es irgendwie dubios ist. Ja. Auf jeden Fall. Das wird den Leuten bei Female Future Force auch noch auf die Füße fallen. Ach ja, genau. Gutes Stichwort. Die sind mir jetzt zugegangen, aber um die kümmern wir uns gleich noch. Die kommen auch noch. Auf jeden Fall ist es bei Macron irgendwie merkwürdig, dass er halt Offshore-Kunden hat. Also ich bin jetzt nicht geschockt, aber ich bin einfach so ein bisschen so ernsthaft, Junge, jetzt bist Präsident und dann kommt es raus, das ist schon assi. Also. Ich finde das auch lustig, diese Dualität, wie Trump halt der gefährliche Populist ist, der nichts von Politik versteht und er ist genauso ein Seiteneinsteiger und ist genauso populistisch groß geworden eigentlich, aber da scheint das niemanden zu beunruhigen. Ja, ich sage nur hier, der Darling von allen hier, der von Kanada, dieser dämliche Präsident. Justin Trudeau. Ja, der ist auch ein richtiger Idiot. Der hat auch viel, viel peinliches Zeug gemacht in seiner Zeit irgendwo im Fernsehen und so ein Kram. Weil der ist ja auch, dadurch, dass sein Vater halt mal Premierminister war, ist er auch schon ewig im Rampenlicht. Mhm. Und er hat auch so viel dummes Zeug gemacht. Man sich denkt so, ist eigentlich... Für einen Politiker ist es eigentlich Quatsch. Aber dann stellt er sich halt hin und sagt, es ist 2015 und deswegen brauche ich jetzt hier irgendwie Vaginas 50-50 und dann wird applaudiert. Ja, da muss man applaudieren. Apropos das ist applaudieren. Und das ist auch kein Populismus. Das ist alles total legitim. Nein, aber der Justin Trudeau, das ist ja einer von den Guten, genauso wie der Macron. Das darfst du da ja nicht durcheinander bringen. Da musst du dich an die leitende Medienanstalt wenden und die sagen dir dann schon, was der gute Politiker ist. Da weißt du, wer die Guten sind. Weißt du? Ja, ich glaube, das liegt an unserer liberalen Ideologie, die wir haben. Ja. European Commission proposes EU spending boost for 2018, last full year before Brexit. Ja, die wollen mehr Geld ausgeben, bevor Großbritannien rausgeht. Oi, Weidigo, hier müssen alle ihre Schekel ausgeben. Ja. Wie bitte was? European Commission proposes EU spending boost for 2018. Last full year before Brexit. Oi, wei. Der Oettinger spricht aber anders. Nein, das habe ich gerade gesagt. Europäische Kommission propose EU Spending Boost for 2018. Und Leser Trausers. Ja, aber ich habe auch aber aus dem Artikel auch nicht entschließen können, für was sie denn genau. Aber ihr Geld was ich interessant fand, Sie versuchen halt noch die Kohle aus Großbritannien rauszuhauen, die Großbritannien noch schuldet, weil die nicht immer alles gezahlt haben. Bin ich auch mal gespannt, was das noch gibt am Ende. Ja. Weil dann gibt es wieder eine Blockade wahrscheinlich dann. schickt die EU ihre Kriegsschiffe vor die Insel und verhindert dann, dass die Waren nach Europa bringen oder so. Bis sie gezahlt haben. Sie halt die Königin verpfänden oder so. Ja, das ist auf jeden Fall hier, daran ist der Westen schuld, glaube ich. Bei mir ist leider mal wieder stehen geblieben, glaube ich. Ja, liebe Zuschauer, wir haben heute besonders viele technische Probleme. Das liegt speziell persönlich am Heiko Maas. Wenn ihr euch darüber aufregt, dann solltet ihr eurem Abgeordneten schreiben, dass das Netzdurchsetzungsgesetz Bullshit ist. Also ihr habt ja jedes Mal für euren Wahlkreis, habt ihr ja, weißt du, die Informationen und da solltet ihr euch ja an euren Abgeordneten wenden und schreiben, dass das Netzdurchsetzungsgesetz schlecht ist und dann geht der Stream auch wieder besser. Also ich bin mir definitiv sicher, dass es daran liegt, dass ihr eurem Abgeordneten schreiben sollt. Also. Ich finde, du solltest langsam mal in die Politik gehen. Aber das Private ist doch politisch, Mond. Ja, oder mach das zweitbeste. Mach einfach einen Blog auf. Ja. Blogpolitik. Ist doch praktisch das Gleiche. Genau. Dann, wenn du Blog, irgendwann dann. Blog machen, Hashtags erfinden, Fördergelder abgreifen. Nach ein paar Jahren hast du dann auch ein Standing im Internet und kennst Leute. Weißt du, habe ich gestern gehört. Genau. Aber das liegt nur, weil du einen Penis hast. Hast du einen Penis? Da hast du ein Standing. Hast du ständig ein Standing. Und du willst oder nicht. Ja, und dann melde ich mich bei der Tagesschau und sage, die Putin-Trolle, die verfolgen mich. Und die Alt-Right-Bewegung. Ich leide unter Hasssprache. Die sagen, und Sift-Twitter. Ja, und Sift-Twitter. Die werfen mir immer vor, dass ich nicht rassistisch genug bin, wenn ich meinen Podcast mache. Und deswegen bin ich verfolgt. Gib mir eine Plattform. Ja. Mal vorstellen, ja, da folgen die ironisch dem Playstar-Rocker, der sagt dann, wir sind voll die üblen Nazis, dann kommen voll die üblen Nazis, sehen sich unseren Streamern und sind natürlich enttäuscht, ne? Ja. Ja, ist klar, das sollte gegen europäische Wettbewerbsstatuten verstoßen. Ja. Müsste strafbar sein, bin ich deiner Meinung. Offensichtlich strafbar, muss unterstören. Gibt es da nicht was von Heiko Maas, sowas, ich weiß nicht, ist das nicht schon Hate Speech? Bestimmt. Das ist von Ratio. Da braucht man Hasperin. Hasperin müssen wir da einnehmen. Sag ich dir. Ja, seht ihr das jetzt, was ich einblende? Oder? Nee, das noch nicht. Mit Verzögerung. Also ich finde es schlecht, wenn Kritiker kritisiert werden. Also. Who criticizes the critics? Who watches the Watchmen? Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich noch zeigen wollte, war von der 19-Jährigen, die wegen Ehebruch angezeigt wurde in Pakistan, weil sie angeblich von ihrem Cousin vergewaltigt wurde. Ach, und ja. Dann hat also der Richter gesagt, dass sie ihn verführt haben soll. Genau, und deswegen wird sie zum Tode verurteilt. Und ich finde, dass Pakistan ein progressives Land ist und dass wir mehr Einwanderung aus dem Land brauchen. Weil sonst können wir unsere Privilegien nicht ordentlich überprüfen. Also. Aber ist da nicht ein glasklarer Fall davon, dass wir Rap-Kultur importieren, Anna Wizorek? Nein. Wenn wir... Nee, das da, also die haben ja den Frauenhass in Pakistan, der ist ja nur durch europäische Kolonialpolitik nach dorthin exportiert worden. Das war ja vorher ein Utopia von Menschen. Und das liegt alles einzig allein an der Aufklärung im Westen und an einem westlichen Imperialismus. Also ich hätte, da denke ich dann immer, dann sollte doch sich mal so jemand, der auch vielleicht da die Sprache kann in Pakistan und diese Meinung vertritt, sich da mal auf den Marktplatz stellen und Leuten da allen sagen, ihr wart früher alle schwul, ihr habt euch in den Arsch gefickt, bis ihr umgefallen seid und dann kamen wir bösen Weisen und hab's euch abgewöhnt. Gucken, ja. Wie lange derjenige überlebt. Ja. Aber das haben wir denen natürlich auch eingeimpft, dass sie jeden, der irgendwie sowas behauptet, hassen sollen. Ah, Girse. Seht ihr das jetzt, was ich einblende? Nö. Sehr gut. Das, was ich jetzt jetzt ist da. Jetzt ist wieder weg. So eine Nice Scheiße, Alter! Geile Scheiße, Feuerei hier! Ja, ich freue mich. Ja. Ja, das war mehr so als humoriger Beitrag gedacht. Also eine feministische Forscherin erfindet die intersektionelle Quantenphysik, um die Unterdrückung durch Newton zu bekämpfen. Ich weiß, also keine Ahnung, ob das jetzt wieder mal ein Poe ist oder ein Troll, aber ja. Kann ich meine Pillen haben? Ich muss mich beruhigen. Die Weißen machen wacher und die Roten machen dich schläfriger. Kann ich beide gleichzeitig nehmen und sterben? Ja, damit wirst du gechillter. Weißt du? Hey, Leute, ich bin in der Matrix. Oh. Lass uns ruhig mal in den Artikel ein Stück reingucken. Also. Ja, ich weiß nicht, ob wir das können. Ich würde es gerne tun, aber. Bei mir steht schon wieder das Bild. Es ist heute aber auch ein Kreuz. Ja, lies doch mal einfach was vor aus dem Artikel. Ja, dafür muss ich mir. Ja, ach, hier. Soll ich noch einen Chat packen? Also, sie ist, die Dame Whitney Stark ist dafür, halt Intersektionalität und Quantenphysik zu verbinden, um ein besseres Verständnis von unterdrückten Gruppen und Minderheiten zu haben. Finde ich richtig. Weil, wenn ich die besser verstehen will, dann denke ich mir, Quantenphysik, also sowas, was leicht zu verstehen ist, sollte man dringend damit verbinden. Ja, und mit Quantenphysik kann man Safe Spaces für diese Menschen. Also, intersektionale Quantenphysik, meine Fresse. Aber nur auf der Mikroaggressionsebene. Und Newton ist halt böse, weil Mann und. Genau, ja. der soll ja nie eine Freundin gehabt haben, von daher hat er auch nichts mit Frauen gemacht. Also, das schlimmste Frauenhasser von allen. Aber Newton zu kritisieren ist ableistisch, weil man sich sehr sicher ist, dass der gute Herr Schizophrenie hat. Also, das ist ableistisch, wenn man den kritisiert. Was steht denn da weiter drin? Ich meine, mein armer Kopf. Warum tue ich mir sowas an? Warum? Wieso? Ich hätte doch ein viel ruhigeres Leben haben können. Irgendwo in einem Tracksuit in Russland. Warum? Warum habe ich aus mir was gemacht? Also die Physik von Newton ist eine der Hauptursachen für Unterdrückung. Ja. Die Physik von Newton hat Menschen voneinander entfernt wegen dem Binary, also der Zweigeschlechtlichkeit und den absoluten Differenzen. Ja, macht Sinn. Dabei hat halt Newton mit seiner Principia Mathematica irgendwie so in Sachen Aufklärung und Wissenschaft eigentlich so die Welt geprägt, wie es kaum Menschen geschafft haben. Also eigentlich verdanken wir dem guten Herrn verdammt viel. Also, ja, aber diese Strukturen der Klassifizierung, wie zum Beispiel männlich, weiblich oder lebendig, tot, sind hierarchisch und ausbeutend und deswegen Teil des großen Apparats, der die Unterdrückung möglich macht. Im Grunde argumentiert sie da einfach nur anti-aufklärerisch. Das haben die. Ich weiß nicht. Also im Grunde verweigert sie sich da, also der rationalen Aufklärung. Also im Grunde hat der Newton nur Logik hochgehalten und wissenschaftliches Arbeiten. Und sie schreibt mit ihrem dummen Gewetsch, was sie hier raushaut, einfach nur, dass Aufklärung schlecht ist und dass sie nichts mit Rationalität zu tun haben möchte. Und wundert sich dann, warum Feminismus überall verlacht wird. So. Das ist doch einfach nur der nächste Schritt in dieser gesamten Überlegung davon, dass Wissenschaft unterdrückend ist. Ja, das ist einfach nur der weitere Schritt dazu, dass man, es hat ja angefangen damit, dass man gesagt hat, Mathematik und Wissenschaft ist unterdrückend. Ja. Und dann, dass es dann auf einmal heißt, ist der Grund, warum zum Beispiel dieses Phänomen von Turbulenz in Flüssigkeiten, diese Wirbel, ja, die selbst wiederholend sind, ne, dass das sehr schwer zu beschreiben ist, aber dennoch halt möglich ist, aber halt schwer, wurde von Feministen daraufhin interpretiert, dass der Grund dafür ist, dass Männer ja Penisse haben und die werden steif und Frauen haben Vaginen, die werden feucht und deswegen sind Frauen besser mit Flüssigkeiten und Männer haben keine Ahnung von Flüssigkeiten. Deswegen ja, aber hinten Frauen spielen doch auch die Schamlippen an. Das ist doch dasselbe Prinzip mit... Schusch, okay, schusch. Wenn die wissen würden, dass es eigentlich nur eine andere Faltung ist von so derselben Art an Zellen, ja, dann würde denen bestimmt sowas im Kopf kaputt gehen. Ja, ja, aber Frauen sind auch besser mit Möglichkeiten. Wäsche waschen, spülen, ja. Suppe machen, das stimmt doch. Frauen sind besser mit Flüssigkeiten. Aber abschließend möchte ich noch sagen, die Frau hat keinerlei akademische Ausbildung in Physik oder Quantenphysik, die dieses Papier geschrieben hat, wen wundert's, aber ein Master in Cyborg and Postcolonial Theory. Sehr an der gut. Universität Utrecht. Klingt wie eine richtige Replikantin, also eine, die bei der Replik auftreten könnte. Kann ich einen Master in Bällebad machen? Wie lange will sich eigentlich die Gesellschaft dieses dumme Gewäsch noch antun? Ich finde es einfach ekelhaft, dass man den Leuten überhaupt nicht eine Plattform gibt. Ich meine, was soll das? Dekolonialisierte Cyborg-Master arbeiten in scheiß Postmodernismus. Warum lässt man sich den Diskurs von Drecksideologen vorschreiben? Was hat das überhaupt in der Öffentlichkeit zu suchen? Das Problem ist ja nicht, dass solche Ideen existieren. Das Problem ist, dass solche Ideen nicht bekämpft werden können, weil sie irgendwo ganz weit weg oben entstehen und dann ab und an zu uns Sterblichen mal runtersickern. Ja, ja, und vor allem auch mit solchen Sachen wie Kampf gegen Rassismus etc. verquickt werden. Also Sachen, mit denen sie einen Scheißdreck zu tun haben. Ja. Ach ja, und hier, wenn du sonst nichts mehr machen kannst, weil du bei deiner Werbeagentur rausgeflogen bist, nachdem du angefangen hast, Leuten wie Danisch oder Tichy zu versuchen, das Geld abzugraben, was machst du dann? Was könntest du dann machen mit deiner Zeit und deinem Geld? Ah, eine NGO gründen, Gerald Hensel. Eine NGO gründen ist eine gute Idee. Und deswegen sind wir jetzt so weit, dass wir halt nicht nur kein Geld für rechts, diesen tollen Hashtag, den der Herr Hensel da gemacht hat, haben, sondern der Herr Hensel hat eine Organisation mit mehreren Plattformen gegründet, wo er jetzt halt dann, genau hier, Hate Aid zum Beispiel, wo er so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht hier um crashoverridenetwork.de. Und aber er will auch weiterhin dann jetzt hauptamtlich dafür kämpfen, dass Nazis wie dann der Herr Tichy oder der Herr Danisch oder Don Alfonso halt nicht so viel Werbegelder kriegen. Deutsche inseriert nicht beim politisch Inkorrekten. Ne? Und Wave ist auch nochmal, das ist dann die Facebook-Präsenz. Ja, also der übliche Bullshit, viel Internet. Viel Gelaber und halt den Namen vom Hensel oben drauf gepappt. Schon haben wir noch eine NGO, die zusammen mit den vielen anderen also NGOs. Die Welle finde ich großartig. Also, wenn die Leute an rechtsradikal und dagegen denken. Perfekt, ja. Fällt mir sofort gute Namenswahl, sehr gut. Also ich finde es interessant, dass man da auch jetzt nicht irgendwie so ich selbst reflektiert, sich irgendwie denkt, ich gründe eine Bewegung, ich nenne es die Welle und ich habe damit keinerlei Assoziierungen, die irgendwie negativ sind. Das ist, ich finde, das ist extra doof. Leute, ich finde es so toll. Ich finde es so toll. Es ist jetzt einfach schon unbeabsichtigte Komödien, die hier gemacht werden. Es ist so lustig. Die Welle. Oh mein Gott. Und wenn dann der Typ, der das gegründet hat, dann aufhört damit und sagt, das Projekt ist vorbei, dann gehen seine Leute auf die Straße und fangen an, selbst mal die Welle weiterzuleben. Die Welle lebt in dir. Ja, aber hör dir das doch schon mal an. Trink gegen Trump in Manhattans East Village, New York City, hat Anfang April die Coop Bar eröffnet. Der Name ist ganz bewusst gewählt. Die Bar will einen Coop gegen, als das so weggedingst. Aber weißt du, Man kann sein. Du hast eine Bar und dann sagst du, komm, wir trinken einen und wir hassen den Präsidenten. Wir haben unseren Konsum und der ist Ausdruck von unserem Widerstand gegen the Establishment. Alter Schwede, sind die Leute behindert. Also ich mag das ganze Prinzip. Das ist, weißt du, die Leute regen sich immer alle auf und sagen, Hass, das würde die Leute spalten, das wäre verletzend, das wäre auch schlecht für die eigene Psyche. Aber da siehst du wieder, Hass vereint, ja. Die Leute treffen sich da, trinken Getränke, haben Spaß und hassen den Präsidenten, gehen vielleicht nachher zusammen nach Hause, schlafen miteinander, ja. Und wenn du dann deine Alte richtig durchknallst, kannst du auf dem Höhepunkt des Orgasmus schreien, stürzt Trump! Ja, ich kann mir nichts Romantischeres und Schöneres vorstellen und es gibt mir ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit wieder zu. Leute, aber ich frage mich halt wirklich, wann kommt eine, das ist ja, The Wave ist ja ein NGO, wenn ich es richtig verstehe, ne? Ja, irgendwie Fearless Democracy Org, The Wave. Ja, genau. Aber wann kommt, stell dich einfach vor, da kommt so ein NGO, das so von Stalinisten und das Ding heißt dann Animal Farm. Das wäre so geil, wenn wir das bitte machen, Alter. Weißt du, die haben dann so ein Sommercamp, wo sie Leute ausbilden und das nennen sie dann Animal Farm. Ja, Mann, oh, das wäre so schön. Oh. Weißt du, und dann die Gruppe Schweine, das sind dann die Bürokraten und die Hunde sind dann die Leute, die Selbstverteidigung lernen, die dann der Proletarier verprügeln, scheiß Arbeiter, ausgehauen ist wert, weißt du? Ja, und dann hat man es doch halt ehrlich echt geschafft, mal hier, ach, wie schön. Ja. Mit unterstützen. Ja, und vor allem Fearless Democracy, ne? Also nach dem ganzen Scheiß, den wir uns hier gerade wieder anhören durften, von wegen, dass die alle gesilenced werden und alle nicht können und oh mein Gott, und sie kann nicht in die Bahn sich setzen, ohne dass sie weiß, ob irgendwie vielleicht der im nächsten an der Kasse oder sonst wie, ne? Aber Fearless Democracy, ja genau, wir sind so furchtlos, denn wir wissen, wenn wir irgendwelchen Leuten vor den Latz scheißen, dann haben wir genug Medienkumpels, die uns verteidigen. Dann fallen wir auf die Füße. Und guck mal da unten gleich. Danke an Trackback auf Radio Fritz für das Interview. Na, okay, keine weiteren Fragen. Wird sofort geschillt von den üblichen Verdächtigen. Super. Ich finde das Logo auch recht nice. Fülle Disse. Fülle. FL größer als DC. Fülle Disse. Florida ist größer als District of Columbia. Ja, stimmt. Ja, vor allem Fearless Democracy wäre dann, keine Ahnung, mit den bösen Rechten reden, sich die Ideen anhören und dann vielleicht Konter geben, wie normale zivilisierte Demokraten das tun. Und aber nicht. Da, guck, da geht die Sonne auf. Oh, wir glauben, dass so unsere offene, empathische Demokratie. Was? Offen, wir sind Demokratie. Empathisch. Wir sind keine empathische Demokratie. Das habt ihr euch ausgedacht, liebe Schildauer? Das ist deren Demokratie, da gehörst du halt nicht dazu zu deren Demokratie. Das ist halt die furchtlose Demokratie, die Angst vor Worten im Internet hat, halt die Demokratie. Ja, furchtlos und gleichzeitig empathisch, ja. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Spenden. Das können Sie auch über PayPal ganz schnell. Das dauert keine Minute. Gebt uns Geld. Wir brauchen Geld für diese Facebook-Seite. Wir brauchen Geld für unseren Twitter-Account. Wir brauchen Geld für all diese Sachen, die man umsonst bekommt, mit der wir hier Propaganda machen. Wir brauchen auf jeden Fall Ihr Geld. Geht's geh mal auf uns. Info. Geh mal auf Info. Ich will mal sehen, was da die bei Info stehen haben. Ich hab das gerade mal gefixt. Den Namen, ich weiß nicht, ob das jetzt durchkommt, aber da steht jetzt Clueless Democracy. Ja. Geh mal auf Info, ich will mal schauen, was die da bei Info haben. Aber ich kann noch einen anderen machen. Shameless Democracy, das geht auch. Da war jetzt hier. Was willst du, Info? Info, genau, ja. Auf die Seite, oder wie? Ja, genau, auf der Seite selbst die Info, der Infobereich. Das ist jetzt die Homepage, aber ich weiß nicht, wie die seht. Ja, es lädt. Ihr lädt ganz langsam rein, weil die so einen Effekt haben oder so. Alter, Fearless Democracy. Unterstützen. Gleich das Erste, was du siehst, ist Fearless Democracy unterstützen. Ja. Hate. So voll griffig. Ja. Yeah, also apropos aid. Unterstützen, wenn irgendeiner da draußen irgendwie eine große NGO kennt, die 1 Million Euro an die Weltraumaffen spenden wollen, damit wir Vollzeit arbeiten können, dann bitte her mit dem Geld. Alter, ja, bitte, ich will hier Vollzeit arbeiten, Alter. Selbstschutz für angegriffene digitaler politischer Gewalt. Sag mal, seid ihr bescheuert? Digitale politische Gewalt, seid ihr bekloppt? Ja, ja nee, ich meine, es ist ein ernsthaftes Problem. Man wird digital einfach oft einfach ermordet, so, weißt du, so, ja, Blutehre. Trotzki so. Ist damals, glaube ich, auf 4chan umgekommen. Ja, es ist das Jahr 2000. Lady Diana wurde in den Tod getrollt, ja. Also, die virtuelle Realität unserer Welt. Und virtuellen Realität zugefügt wird. Ich meine, überleg doch mal, ja. 9-11-Aufzeichnungen sind auch nur Videos. Okay, man weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. Und das ist alles nur im Videoformat jetzt gespeichert. Das heißt, das ist voll brutal, ja. Und da bei dem Video sterben Leute, ja. Die sind nicht im Echt gestorben. Nee, nee, nee. Das ist digital. Das ist das Schlimme. Ja, guck aber mal jetzt da unten gleich das Republika-Logo auch, ne? Ja, denk dir doch, weißt du, wir haben jetzt Hate Aid. Bisher haben wir organisierte Liebe und die glauben die ganze Zeit so, hey, wir saufen Moralin, wir sind die Guten und wir machen jetzt Fund My Life, gib mir Geld, reib's mir um den Bart und ich bin gegen Hass und ich stehe für Menschen da und ich bin toll und wichtig und ich habe hier ein tolles Foto von Fotostock gekauft und ein billiges Logo irgendwo designen lassen, bitte unterstützt.